Volker Weidermann, Brennendes Licht, Anna Segers in Mexiko. Gelesen von Burkhard Klausner. Eine Produktion von der Audioverlag. Ausruhen. Ausruhen. Vielleicht für immer. Hier im Licht. Ist das nicht angenehm? Nicht mehr kämpfen, nicht mehr diese Berge hinauf, immer wieder diese Berge. Still sein. Warten. Liegen. Vielleicht kommt die Welt ja zu ihr. Ganz von allein. Vielleicht ist alles ein Missverständnis. Vielleicht ist das Leben in Wahrheit gar kein Kampf. Und alles, was geschehen soll, geschieht. Sie kann hier einfach nur liegen und schauen und warten. Vertrauen, das wäre ein Traum, der Welt vertrauen. Vielleicht wird einfach alles gut, ganz ohne ihr Zutun, ohne ihren Kampf. Ganz ohne, dass sie sich dagegen stemmt gegen den Lauf der Welt. Vielleicht kann sie es alles nicht ändern, so sehr sie auch kämpft. Vielleicht darf sie jetzt wirklich einfach hier liegen bleiben. Und warten. Und schauen. Und endlich, endlich ausruhen. Anna Segers in Mexiko. Sie liebt dieses Land. Sie wollte nicht hierher. Sie wollte mit ihrer Familie nach New York. Aber New York wollte sie nicht. Ihre Tochter Ruth schaue, so komisch hatte der Arzt auf Ellis Island festgestellt. Ja, sie sei kurzsichtig, erklärte ihre Mutter. Ob Kurzsichtigkeit jetzt schon ein Grund sei, Menschen an der Grenze abzuweisen? Nein, das sei etwas Gefährlicheres, hatten die Einwanderungsbehörden entschieden und die Familie weitergeschickt. Nach all den Fluchten aus Berlin, aus Paris, aus Marseille, aus Martinique ging es, die Skyline von New York vor Augen, noch einmal weiter in dieses völlig unbekannte Land. So hatte Anna Segers es auf dem Schiff in ihrem entstehenden Roman beschrieben und ihren Erzähler sagen lassen, »Es gibt ja Länder, mit denen man schon aus der Knabenzeit her vertraut ist, ohne sie gesehen zu haben. Sie erregen einen. Gott weiß warum. Eine Abbildung, ein Schlängelchen im Fluss auf einem Atlas, der bloße Klang eines Namens, eine Briefmarke. An Mexiko ging mich nichts an. Nichts war mir an diesem Land vertraut. Ich hatte nie etwas über das Land gelesen, da ich auch als Knabe nur ungern las. Ich hatte auch über das Land nichts gehört, was mir besonders im Gedächtnis geblieben wäre. Ich wusste, es gab dort Erdöl, Kakteen, riesige Strohhüte. Und was es sonst dort geben mochte, es ging mich ebenso wenig an wie den Toten. New York wäre sie angegangen. Freunde warteten auf sie und ihre Familie, die Weißkopfs zum Beispiel und die Kantorowitschs, die gemeinsam mit ihnen die lange Reise von Europa gemacht hatten, waren schon an Land gegangen, ohne Probleme. Anna Segers und ihre Familie nicht. Es war verrückt. Alles hätte jetzt gut werden können, wenigstens eine Art von gut, so gut, wie es in der Welt am 22. Juni 1941 scheinen konnte. Ihr Literaturagent hatte ihr den Vertrag für die amerikanische Ausgabe ihres Romans »Das siebte Kreuz« nach Ellis Island gebracht und die USA. Das war jetzt der Markt, der über Erfolg und Misserfolg eines Buches entschied. Es war ihr Lieblingsbuch. Das Buch, an das sie von ganzem Herzen glaubte, an seine Wirkungsmacht vor allem. Wirkungsmacht zunächst ja für sie selbst. Das siebte Kreuz war eine Geschichte darüber, dass Widerstand möglich war. In einem totalitären Staat. In Deutschland. Dass eine Flucht aus dem Konzentrationslager möglich war. Dass es in Deutschland Menschen gab mit Mut und Kraft und einem guten Herzen. Ein Buch darüber, dass es auf den Einzelnen ankommt. Dort in Europa und hier auf der Flucht. Ihr Buch gegen die Verzweiflung, die eigene und die der Kämpfer gegen die scheinbar unbezwingbare Übermacht des Faschismus. Sätze wie diese als Mantra in die Welt gesandt. Ein entkommener Flüchtling, das ist immer etwas, das wühlt immer auf, das ist immer ein Zweifel an ihrer Allmacht, eine Bresche. Anna Segers war selbst einer dieser Zweifel, sie und ihre Familie. Aber inzwischen etwas jämmerliche Zweifel, verzagte und erschöpfte Zweifel, vom Tode bedroht, abgewiesen, wie ein Giftpilz oder ein Virus gefürchtet. Ein Leben im ewigen Transit fürchtend, warum nicht endlich bleiben dürfen? Mein Sohn, schrieb Anna Segers auf dem Schiff in den entstehenden Roman, weil sich alle Länder fürchten, dass wir statt durchzuziehen bleiben wollen. Ein Transit, das ist die Erlaubnis, ein Land zu durchfahren, wenn es feststeht, dass man nicht bleiben will. Und hier auf Ellis Island nun hatte sie auch diese fürchterliche und herrliche Nachricht erreicht. Deutschland hat die Sowjetunion überfallen. Das hieß fürchterliche Angst, dass die deutsche Kriegsmaschine selbst gegen diesen übermächtigen Gegner einen schnellen Sieg erringen und damit endgültig alles verloren sein könnte. Es hieß aber vor allem auch endlich wieder klare Fronten, endlich wieder gemeinsam gegen Hitler und sein Reich. Stalins Pakt mit Nazi-Deutschland war ja der schwerste moralische Schock für die kommunistischen Kämpfer im Exil gewesen. Ihr politischer Leitstern verbündet mit dem Todfeind. Was war da noch die Grundlage, auf der man stand? Wo war fester Grund? Wer war der Gegner? Wo war Hoffnung? Viele der Mitkämpfer hatten sich damals auch infolge der Moskauer Schauprozesse vom Kommunismus abgewendet. Wie schwer war es danach gewesen, die Front geschlossen zu halten, Widersprüche abzuwehren? Anna Segers war standhaft geblieben, vollkommen standhaft. Wenn sie innerlich Zweifel hatte, so behielt sie sie für sich. Sie war nicht nur linientreu, sie war selbst die Linie. In einem Haus, in dem es brennt, kann man nicht einem Menschen helfen, der sich in den Finger geschnitten hat, hatte sie schon 1935 auf dem ersten internationalen Schriftstellerkongress gesagt, als es um die Freilassung des Trotzkisten Viktor Serge und dessen Ausreise aus der Sowjetunion gegangen war. Konterrevolutionär sei die Übertreibung eines einzelnen Falles, hatte sie gesagt. Eben jener Viktor Serge war nun mit ihnen auf dem Schiff gewesen, das sie aus Europa herausgebracht hatte. Und jener Leo Trotzki, dessen Anhänger er war, hatte einige Jahre zuvor in Mexiko Aufnahme gefunden, als kein Land der Welt mehr bereit war, ihn aufzunehmen. Der Todfeind Stalins, die Verkörperung der sowjetischen Opposition, der Gründer der Roten Armee, der Gegner. Inzwischen war er tot, an seinem Schreibtisch mit einem Eispickel erschlagen. Hinter hohen Mauern von Wachleuten rund um die Uhr beschützt, half alles nichts. Stalins Gegner waren nirgends sicher. Anna Segers wollte nicht nach Mexiko. Es war doch alles beinahe gut. New York vor Augen, den Buchvertrag unterschrieben, Stalin an ihrer Seite, jetzt nur noch endlich runter von diesem verdammten Schiff. Es einfach machen wie ihr Lebensfreund Egonek, Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, der vor Jahren trotz Einreiseverbots in Australien vom Schiff in hoher Höhe an Land gesprungen war und dann mit gebrochenem Bein und erhobenem Haupt als Reporterheld durchs Land gereist war und später ein Buch darüber geschrieben hatte. Und der dann, anderthalb Jahre vor Anna, auch hier wieder vom Schiff an Land gesprungen war, nachdem er nach langen Verhören auf Ellis Island ein Durchreisevisum erhalten hatte, auf die Knie gefallen war, den Boden geküsst und einen Hotdog verlangt hatte. Von seinem amerikanischen Verlag hatte er dann aber ganz andere Nachrichten erhalten als Anna später. Der Großverleger Alfred A. Knopf löste den bereits geschlossenen Buchvertrag über Kischs Lebenserinnerungen einfach auf. »Dies ist nicht das Buch, das ich mir von Ihnen erhofft hatte«, schrieb ihm Knopf. Es war ein Desaster für Kisch. Für wen jetzt noch schreiben? Wovon leben? Mit seiner Frau Gisela war er dann Anfang 1940 mit dem Zug nach Mexiko weitergefahren. Anna Segers will trotzdem hierbleiben. Wenigstens für einige Tage oder Wochen. Wenigstens hier und jetzt an Land gehen. Mit der Familie kurz bleiben, frei sein, essen, ausruhen, mit Freunden reden, festen Boden unter den Füßen haben. Es geht nicht. Ihre lächerliche Machtlosigkeit hatte sie die ganze Flucht über, seit sie im Sommer 1940 Paris verlassen hatten, nicht so dramatisch gespürt wie jetzt. Irrsinn, nennt sie es in einem Brief an den Freund F.C. Weißkopf. Ein amerikanischer Offizier hatte sich vor ihre 17-jährige Tochter Ruth gestellt, starrte sie sekundenlang an, ohne ein Wort zu sagen. Später stellte sich heraus, der Mann war Arzt. Er untersuchte Ruth nicht weiter, schrieb aber auf einen Zettel, sie leide unter einem Disease of the Central Nervous System. Sie wird zur näheren Untersuchung allein in ein Krankenhaus gebracht. Die Untersuchungen ergeben nichts, aber der erste Befund bleibt in den Akten und der Familie wird vorgeworfen, eine schwere Erkrankung verheimlicht zu haben. Die Wahrheit ist natürlich nicht das Augenzwinkern von Ruth ist die Gefahr für das Land, sondern die politischen Überzeugungen der Mutter. Es hilft aber alles nichts, die USA nehmen sie nicht auf. Und von Ellis Island ist noch niemand nach Manhattan gesprungen. Also weiter, immer weiter, in den Hafen der Welt. In das Land, das so viele Fliehende aufnimmt in diesen Tagen, nach Veracruz, nach Mexiko. Und hier endlich die Welt. Endlich ankommen, endlich die Sonne, willkommen sein, so viel Schönheit, Sicherheit, weit, weit ab von jedem Krieg, jedem Kampf. Ob Mädchen blinzeln oder nicht, ist hier egal. Anna Segers in Mexiko. Kaum war sie hier angekommen, schrieb sie schon, ich fühle mich hier fast besser als in New York. Es war natürlich auch hier ein schwerer Kampf für sie als Mutter, Familienmanagerin im fremden Land, Erzählerin, Parteimitglied, Wohnung suchen, Geld organisieren, die Familie bei Freunden verstreuen, bis die erste kleine eigene Wohnung gefunden ist, immer wieder um Geld bitten, Schulen für die Kinder finden, Möbel kaufen, die Übersetzung des Siebten Kreuzes organisieren und selbst bezahlen, den großen Roman der Flucht Transit fertig schreiben, Vorträge halten mit den Freunden, einen Verlag gründen, den Heine-Club gründen, den Menschen hier vom anderen, vom guten Deutschland erzählen. Es war ein Wirbel und ein Kampf. Und oft schien auch alles einfach nur vergeblich, hier, so fern der Heimat, so fern des Krieges, so fern der Entscheidungen. Egal unter Palmen. Klar, sie alle schrieben hier, klar, sie führten politische Diskussionen, beinahe wie zu Hause, aber wen interessierte das? Es war vollkommen egal, was sie hier redeten unter dieser Sonne. Niemand konnte sie hören, drüben in der Heimat, die langsam unterging. Niemand konnten sie helfen von den Freunden und Verwandten, die in Europa geblieben waren. Und dann, im nächsten Sommer, war ihr plötzlich ein Märchen geschehen. Erfolg in den USA. Und was für ein Erfolg! Manna is pouring down, hatte ihr FC Weißkopf am 24. Juni 1942 aus New York geschrieben. Binnen kürzester Zeit waren 300.000 Exemplare von The Seventh Cross verkauft worden. Dann war es vom Book of the Month Club ausgewählt worden, ein Buchclub mit gigantischer Mitgliederzahl, der einen weiteren sechsstelligen Absatz garantierte. Es bedeutete Ende der Geldsorgen, Ende des Bettelns hier und dort und vor allem Ende dieses Gefühls der Machtlosigkeit. Es war ihr Beitrag zu diesem Krieg. Ein halbes Jahr zuvor, am 11. Dezember 1941, waren die USA in den Krieg gegen Deutschland und seine Verbündeten eingetreten. Die amerikanische Bevölkerung war, trotz Pearl Harbor, keineswegs vollkommen überzeugt von der Notwendigkeit der Beteiligung ihres Landes an diesem fernen Krieg. Anna Segers amerikanischer Verleger Angus Cameron hatte ihr die Wirkung, die kriegswichtige Wirkung ihres Buches in seinem Land in einem Brief beschrieben. Die Rolle, die es dabei spielt, dem amerikanischen Volk in einer sehr entscheidenden Zeit die wirkliche Beschaffenheit der Vorgänge in Deutschland klarzumachen, seine Rolle deutlich zu machen, dass der Präsident recht hat, wenn er sagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem deutschen Volk und den Nazis. All diese Dinge machen mich stolz darauf, dass das Buch eine so weite Verbreitung gefunden hat. Ich glaube, dass The Seventh Cross einen wirklichen Anteil hat an der politischen Erziehung des amerikanischen Volkes in diesem antifaschistischen Krieg. Den amerikanischen Soldaten wurde der Roman in einer gekürzten Version zur Ertüchtigung, Ermutigung und Unterhaltung auf die Schlachtfelder Europas mitgegeben. Und Hollywood plante sogleich, einen Film daraus zu machen. Ihr Buch, endlich auf dem Weg um die Welt. In der Sowjetunion war der Vorabdruck in einer wichtigen Zeitschrift 1939 mittendrin einfach gestoppt worden. Die Buchausgabe konnte auch nicht erscheinen. Eine offizielle Begründung gab es natürlich nicht. Aber den Lesern und ihr, der Autorin, war klar, auch das war eine Folge des Paktes mit Hitler gewesen. Ihr Buch hatte plötzlich den falschen Gegner gehabt. Wie groß ihr Schreck damals. Und wie groß seitdem ihre Angst. Es konnte immer alles geschehen. War aber jetzt nicht alles gut? Nicht nur kämpfte die Sowjetunion zusammen mit beinahe dem Rest der Welt gegen Hitler. Seit dem Jahreswechsel 1942-43 schien auch endlich der Sieg beinahe sicher. Die Schlacht um Stalingrad war gewonnen, das Pendel schlug endlich langsam, unendlich langsam in die andere Richtung aus. Der Sieg würde kommen. Die Heimkehr war nicht mehr ein unrealistischer Traum, und die Kämpfer hier, die Wartenden, die Schreibenden, die fern der Schlachten Sitzenden, bereiteten sich innerlich auf die Rückkehr vor, mochte sie auch in noch so ferner Zukunft liegen. Und dann hatte sie für die Familie eine neue Bleibe gefunden. Ein kleines Haus, ganz für sie vier allein. Sie würden endlich ausziehen aus der kleinen engen Wohnung in dem zweistöckigen Mietshaus in der Calle Rio de la Plata. Ein Haus für sie, ein Eckhaus, nicht weit vom Heinrich-Heine-Club entfernt, mit genügend Platz, damit sich ihr Mann Rody in sein Denkerzimmer einschließen konnte. Und für sie gab es Luft und Sonne, eine kleine Dachterrasse auf dem Haus. Wie würde sie dort oben schauen und erzählen und schreiben können? Mit Blick über die Häuser, über die Bäume. In der Mitte zwischen zwei Fahrbahnen ist ein Fußgängerweg, der von Bäumen gesäumt ist. War jetzt nicht alles auf einem guten Weg? Konnte der Fels nicht jetzt langsam, wenn auch der Umzug von ihr bewältigt sein würde, für einige Momente beiseite gerollt werden? Und danach leichter werden auf Dauer? Nein, sicher nicht. Seitdem eine Rückkehr in absehbarer Zeit vorstellbar war, waren die Kämpfe in der kleinen Gruppe der kommunistischen Emigranten schärfer geworden. Sie fingen beinahe alle an, sich in Position zu bringen für die große Zeit danach, für die Zeit nach dem Sieg, in der sich alle Mühsal auszahlen würde, wenn ihre Partei an der Macht sein würde und sie alle im Glanz und im Recht. Dazu kam jedoch die Angst. Es gab so viel Missgunst, Neid und kleine Kämpfe, so unendlich viele Möglichkeiten und Fragen, in denen man unterschiedlicher Meinung sein konnte. Was war die richtige Haltung? Wer bestimmte darüber? Würde für sie alle Platz im Licht sein? Natürlich nicht. Mit der Hoffnung wuchs auch die Angst, dass hier war Mexiko, nicht Moskau. Die Entscheidungen für die Zukunft wurden so weit entfernt getroffen. Niemand konnte ahnen, wie sie ausfallen würden. Wird man sie überhaupt willkommen heißen im neuen Deutschland? Sie alle auf jeden Fall nicht. Wer hatte die besten Kontakte nach Moskau? Wer schrieb schon jetzt Berichte über die anderen Parteimitglieder? Ihre abweichenden Meinungen, ihre Frechheiten und Freiheiten, fernab der Macht. Oh, die Kämpfe begannen erst. Der große Sieg war noch fern, aber man konnte ahnen, wohin das führen würde. Anna Segers ahnte es. Aber diese Kämpfe würde sie bestehen. Sie war geübt darin, eigene Zweifel zu unterdrücken, geübt darin, der offiziellen Parteilinie zu folgen, sie zu ihrer zu machen, offiziell sich selbst vor den Augen der Genossinnen und Genossen in diese Linie zu verwandeln und im Hintergrund zu versuchen, in ihrem Sinne zu wirken. Es ging ihr an die Nerven, aber sie war bereit und gestählt. Nein, nein, was ihr Leben hier in der grellen Sonne verdunkelte, das war das Wissen um ihre Mutter in Mainz. Ihren Ich-Erzähler in Transit hatte sie in Europa ausharren lassen, den Kontinent, die Kämpfenden nicht im Stich lassen, das war seine Strategie. Und sie selbst hatte die Flucht gewählt. Hatte sie eine Wahl gehabt, im besetzten Frankreich bleiben, mit Mann und Kindern? Nein, das war keine realistische Option gewesen. Aber ihre Mutter hatte sie in Mainz zurückgelassen. Ihre Mutter Hedwig Reiling und ihren Vater Isidor, der aber war 3 Tage bevor das alte Paar aus ihrer Wohnung geworfen und in ein sogenanntes Judenhaus umgesiedelt werden sollte, 1940 gestorben. Sie waren gläubige Juden. Isidor hatte Annas Geburtsurkunde damals nicht unterschrieben, weil Sabbat war. Der Beamte hatte die Lücke auf dem offiziellen Bogen pflichtschuldig so begründet. Derselbe Beamte, der dem Vater verboten hatte, seiner Tochter den Namen Jeanette zu geben, das sei zu französisch, erklärte er. Nettie sei doch auch schön und viel deutscher. Gut, also Nettie. Später sollte sie ja mit ihren Namen, Vor- und Nachnamen sehr frei und dichterisch verfahren. Segers hatte sie sich erst als Schriftstellerin genannt. Ohne Vornamen zunächst, so dass Hans-Henny Jahn, der sie 1925 für den renommierten Kleistpreis vorschlug, dachte, er würde einen Mann auszeichnen. Als Nettie war sie neben ihrem Vater durch die Straßen von Mainz gehüpft, hatte andächtig den Mainzer Dom besichtigt und den Erzählungen des Vaters gelauscht. Der war Kunsthändler, der erste der Stadt am Rhein. Sogar für den Kurfürst in Darmstadt kaufte und verkaufte er Werke. Er hatte sie für die Kunstgeschichte begeistert, so dass sie das Fach in Heidelberg studierte. Jetzt war ihr Vater tot. Die Nachricht hatte sie noch in Frankreich erreicht, aber ihre Mutter lebte. Gleich nach der Ankunft in Mexiko hatte sich Anna Segers um ein Visum für sie bemüht, hatte es schließlich auch bekommen. Aber es war vergebens. Das Deutsche Reich ließ seit August 1942 keine Juden mehr ausreisen. Und Hedwig Reiling war 62 Jahre alt. Wie hätte ihre Tochter von Mexiko aus die Flucht der Mutter aus Mainz über Frankreich, über den Atlantik organisieren, wie bezahlen sollen, es war ausgeschlossen. Aber gar nichts tun? In Mexiko sitzen, schreiben, diskutieren, während ihre Mutter in Mainz, ja, was? Einmal hieß es plötzlich, sie werde nach Shanghai deportiert. Um Himmels Willen, nach Shanghai? Allein? Warum? Was dort? Das war doch Wahnsinn. Doch jeder Wahnsinn war glaubhaft in dieser von Wahnsinn regierten Welt. Aber letztlich, Anna Segers wusste, was geschehen würde. Eine Weile lang waren noch Briefe der Mutter aus Mainz zu ihr nach Mexiko gekommen. Seit einer Weile kamen keine mehr. Hier zu sitzen und die Mutter dort zu wissen, hilflos, allein, ausgeliefert der Maschine. Wie furchtbar jetzt. Ihre so bildstarke Fantasie, ihre grauenhafte Vorstellungskraft. Sie, die den ersten Roman über die deutschen Konzentrationslager geschrieben hatte, diesen Roman, der nun um die Welt ging. Und sie wusste, dass sie im Vergleich zu der inzwischen eingetretenen Wirklichkeit ein harmloses Konzentrationslager beschrieben hatte. Nun musste sie sich die Fahrt ihrer Mutter vorstellen, den Abtransport, eingezwängt zwischen den letzten Juden von Mainz, in Richtung Osten, in Richtung Tod. In Wahrheit war es längst geschehen. Am 20. März 1942 hatten sie Hedwig Reiling aus dem Judenhaus geholt und zusammen mit 1000 hessischen Jüdinnen und Juden in das KZ Piaski bei Lublin deportiert. Wie und wann und wo genau sie starb, hat ihre Tochter nie erfahren. Niemand, der nicht dabei gewesen ist, weiß es. Aber wie gut weiß Anna Segers noch, wann sie sie zum letzten Mal gesehen hat, die Mutter? Das war im Sommer 1933 auf dem Bahnhof in Straßburg. Sie hatte den kleinen Peter aus einem Kinderheim im Schwarzwald abgeholt. Ruth war schon bei ihr und ihrem Mann in Mainz gewesen, um eine Scharlacherkrankung auszukurieren. Nun brachte ihre Großmutter die beiden Enkel zu ihrer Mutter. In Straßburg wollte sie die Kinder übergeben. Auf der Fahrt dorthin wies die Großmutter die Enkel auf die Farbe der Fahnen auf der anderen Rheinseite hin. Peter meinte, Unsinn, das seien doch genau die gleichen Farben. Doch die Großmutter beharrte auf den kleinen Unterschied zwischen den Farben des Deutschen Reiches und der Französischen Republik. Aber nein, sieh doch genau hin, das ist kein Schwarz, sondern Blau. Ein feiner Unterschied, eine andere Welt. Dort am Bahnhof dann sahen sie sich zum letzten Mal. Die Großmutter sah ihrer Tochter so ähnlich, nur ein klein wenig kräftiger, fröhlicher. Sie lachte öfter mit großen weißen Zähnen, ein großes Lachen. Ihre Haare waren auch grauer, aber da holte die Tochter schnell auf. Hedwig Reiling aus Mainz hat den Enkeln nach Paris noch jahrelang Bücher geschickt, deutsche Bücher, damit sie die Sprache nicht verlernten und die Heimat nicht vergaßen. Nein, nach Mexiko hatte sie keine Bücher mehr geschickt. Nun waren sie seit vielen Monaten ganz ohne Nachricht von ihr. Und wie immer, wenn man mit aller Kraft versucht, an etwas nicht zu denken, denkt man unaufhörlich daran. Dann kam dieser Abend im Juni 1943. Anna Segers sollte einen Vortrag halten im Heinrich-Heine-Club, den sie zusammen mit Kisch und einigen anderen anderthalb Jahre zuvor gegründet hatte. Es war nicht weit. Sie konnte die Strecke laufen, aber es regnete. Regnete diesen ungeheuren mexikanischen Sturzregen. Binnen kurzer Zeit bildeten sich kleine Flüsse auf den Straßen. Von den Blättern der Bäume klatschten dünne Bächlein auf den Asphalt. Anna Segers eilte die Straßen entlang, sie war spät dran, sie hatte ihre Brille nicht auf, sie trug sie selten, meist aus Eitelkeit, heute auch wegen des starken Regens, da störte die Brille nur. Wenn sie auf der Bühne stand, um einen Text vorzutragen, eine Erzählung, da trug sie auch nie eine Brille, sie kniff die Augen zusammen, schien in sich selbst zu schauen und den Text aus ihrem Inneren hervorzuholen. Sie las nicht, sie erzählte. In ihren meist blauen Kleidern mit weißem Kragen stand sie auf der Bühne und das Publikum vergaß die Welt. So hatte sie am ersten Abend im Heine-Club ihr Märchen vom Räuber Woinock vorgetragen, das vor allem ihre Kinder so liebten. Die Geschichte, die so klang, als wäre sie Jahrhunderte alt, in der sie über die Bande um den alten Räuber Gruschek erzählt aus dem Bormoschtal und dem allein raubenden, jungen, starken, unerschütterlichen Räuber Woinock, der sich nicht in die Räubergemeinschaft zwingen lassen will, der mordet, brandschatzt, raubt, allein. Der eine Weile lang sich doch erweichen lässt, Mitglied der raubenden Gruppe zu sein, bis er sie verrät und alle ermorden will, um sie zu vergessen, für immer, um endlich wieder allein zu leben, und der am Ende seines Lebens erkennt, dass das Kämpfen ein Leben lang allein ein falsches Leben gewesen ist. »Je eher die Kälte sein Herz zerknackte«, dachte Woinock am Ende seines Lebens, erzählte Anna Segers auf der Bühne, »desto besser. Je eher sein unnützes, bis auf die Knochen eingerissenes Fleisch erstarrt war, stark und dumm und falsch gelebt. Wer nur für sich kämpft, kommt um. Ein Leben allein, ein Leben für nichts.« Was sie an jenem Abend vortragen wollte, wir wissen es nicht. Um 7:30 sollte sie auf der Bühne stehen. Der Club war voll. Sie war der Star der deutschen Dichter hier in der Stadt. Die Menschen warteten. Warteten. Die Freunde wurden unruhig. Anna war immer pünktlich. Heute nicht. Was konnte geschehen sein? Anderthalb Jahre war es her, dass Anna Segers gute Freundin, die geniale Fotografin Trotzkistin Tina Modotti, eines Abends in einem Taxi gestorben war, mit 45 Jahren, einfach so, Herzversagen hieß es später, viele glaubten es nicht, Trotzkistin hätte auch die Todesursache sein können. Es ist Mexico City, hier steht sein Haus, nicht allzu weit vom Heinrich-Heine-Club entfernt. Leo Trotzki, der von hier aus seine Weltrevolution steuern wollte, von hier aus seinen Todfeind Stalin bekämpfen wollte, in Büchern, Schriften, Proklamationen, die er täglich seiner kleinen Armee von Sekretärinnen in seine Aufnahmegeräte hineindiktierte. Hier hatte er zusammen mit André Breton und Diego Rivera sein Manifest der revolutionären Kunst entworfen und geschrieben. An den hohen Mauern des Hauses kam man auf Spaziergängen oft vorbei. Von Egon Erwin Kisch hieß es, dass er leicht zitterte, wenn er dort vorbeiging. Stalins Macht war groß. Und spätestens seit den Moskauer Prozessen wussten auch seine treuesten Anhänger, dass man nie sicher sein konnte, ob man noch auf der richtigen Seite stand. Die Bilder des Eispickels waren um die Welt gegangen. Und auch Tina Modottis Tod hatte Anna Segers und Egon Erwin Kisch tief getroffen. Sie und Kisch waren die einzigen der deutschen Kommunistengemeinde gewesen, die sich trauten, an der Beerdigung der Trotzkistin teilzunehmen. Dieser sonderbare Tod, diese geliebte Freundin. Anna Segers hatte später fassungslos und zärtlich hoffnungsfroh über sie geschrieben: »Unsere Freunde sagen, Tina sei tot. Habe ich nicht mit eigenen Augen die Erde gesehen, die in ihr Grab geworfen wurde? Habe ich nicht selbst zum letzten Mal im Sarg, in diesem schrecklichen und unvermeidbaren Gefährt, ihr kleines, schweigendes und ruhiges Gesicht gesehen? Aber Tina war stets ruhig. So scheint mir, als sei ihr Schweigen jetzt nur ein wenig beständiger. Darum habe ich den Eindruck, ich müsse ihr wieder einmal begegnen. Vielleicht in diesem Jahr oder in einigen Jahren, so wie wir uns zu treffen pflegten, unvermittelt, in irgendeiner belebten Straße, in irgendeiner Stadt der alten oder neuen Welt, in den geschlossenen Reihen einer Demonstration, sie ruhig und schweigsam oder im Hinterzimmer einer Druckerei oder an irgendeinem Abend bei einer Versammlung. Gewiss wird sie eines Tages still und blass in einem Winkel des Schiffes sitzen, das uns in unsere jeweiligen Heimatländer zurückbringen wird. Ja, wenn die Stimmen sprechen, ja, wenn die Blinden sehen, ja, wenn die Letzten die Ersten sind, ja, wenn unsere Toten auferstehen, wird Tinas kleiner, schweigsamer und treuer Schatten begeistert von ihrem Volk begrüßt werden. So hatte sich Anna Segers von ihr verabschiedet, die Heimfahrt erhoffend und die Auferstehung der Toten. Ein Traumtext an die Freundin, voller Hoffnung und Trauer und Heimweh und Wiedersehensgewissheit. Wie war sie nur gestorben? Der Freskenmaler und Kommunist Diego Rivera, Superstar der mexikanischen Volkskunst, dessen riesige Wandgemälde, Paläste, Hotels, Ministerien im Auftrag der mexikanischen Regierung oder Häuser und Villen reicher Privatleute schmückten, der auch für amerikanische Millionäre seine gigantischen politischen Großgemälde malte und der den mexikanischen Präsidenten damals davon überzeugt hatte, Trotzki ins Land zu lassen, Rivera hatte öffentlich die Vermutung geäußert, dass Stalin auch hinter Modottis Tod steckte. Er hatte sie geliebt, wie alle Tina Modotti geliebt hatten, die ihr einst begegnet waren. Wie auch Pablo Neruda, der Dichter, der Kommunist, der chilenische Konsul in Mexiko in diesen Jahren, der sich schon zuvor in Chile und auch hier in Mexiko für die Einreise politischer Flüchtlinge aus Europa eingesetzt, dafür gekämpft, geredet und gerungen hatte. Der stets gut gelaunte Dichter mit der hohen Stirn, der Anna Segers gleich zur Begrüßung in Mexiko eine Willkommensrede unter einem provisorischen Strohdach gehalten hatte. Im weißen Hemd, hochgekrempelten Ärmeln vor einem Schild, auf dem stand: »Willkommen, Anna, für dich das berühmte madrilenische Cosido.« Daneben eine staunende Anna Segers in weißer Bluse, danach gab es das traditionelle Kichererbsenmahl Cosido. Also jener Neruda hatte nach Modottis Tod die Empörung, die Angst, den großen Verdacht, mit seiner Dichtkunst etwas beruhigt, als die Zeitungen zu ihrem Tode sein Gedicht auf die Tote veröffentlichten. Mit einem Lebensglauben, dem von Anna Segers ganz ähnlich. »Tina Modotti, Schwester, du schläfst nicht, nein, du schläfst nicht. Vielleicht hört dein Herz die gestrige Rose wachsen«, die letzte gestrige Rose, die neue Rose. Ruhe sanft, Schwester, die neue Rose gehört dir, die neue Erde gehört dir. Du hast dir ein neues Kleid angelegt aus tiefem Samen, und dein sanftes Schweigen füllt sich mit Wurzeln. Du wirst nicht vergebens schlafen, Schwester. Und Neruda schloss den Text mit den Worten: »Das Feuer stirbt nicht.« Neruda wusste sich seinen kämpferischen Optimismus zu bewahren. Er wusste auch sehr gut, wie allgegenwärtig der Tod hier in Mexiko war. Der Totenkult dieses Landes hatte eine große Tradition. Der Tod als Feier des Lebens. Todesreligion. Neuankömmlinge im Land, vor allem solche, die Grund hatten, um ihr Leben zu fürchten, reagierten verwundert über die Allgegenwart der Totenköpfe auf den Märkten überall. Diego Rivera hatte sich mit Trotzki einmal einen besonders brutalen Mexiko-Scherz erlaubt, als er dem spitzbärtigen Freund an Allerheiligen einen rosa Totenkopf aus Zuckerguss geschenkt hatte. Auf die Stirn des Schädels hatte er liebevoll Stalin schreiben lassen. Und Pablo Neruda wiederum war gut befreundet mit dem mexikanischen Maler und Trotzki-Attentäter Alfaro Siqueiros, Stalin-Anhänger, der eine erste erfolglose Mordattacke auf den gefährdeten russischen Emigranten ausgeführt hatte. Trotzki hatte sich vor Siqueiros Maschinengewehrsalven unter seinem Bett versteckt und überlebt. Neruda hatte daraufhin den verurteilten beinahe Mördermaler öfter im Gefängnis besucht, war mit ihm dann zusammen mit dem Gefängniskommandanten abends noch was trinken gegangen. Der Bruder des Malers trug stets einen Handkoffer bei sich, in dem Neruda, als er nachschaute, 50 Pistolen fand. Mexiko war Pistolenland. Einmal war Neruda von Mexikos Dichtern auf einem See in einem blumengeschmückten Boot gefeiert worden. Einer der feiernden Dichter bat ihn nach zahlreichen Tequilas mit seiner Pistole einen Schuss in den Himmel abzugeben. Neruda schoss und konnte sich daraufhin kaum all der Pistolenangebote der anderen Dichter erwehren. Alle waren bewaffnet. Alle baten den verehrten Konsul, mit ihrer Waffe zu schießen. Neruda erbat sich einen großen Sombrero und sammelte die Dichterwaffen alle in dem Hut. Im Namen der Poesie und des Friedens, wie er sagte. Alle gehorchten, und so gelang es mir, die Waffen auf mehrere Tage zu beschlagnahmen und sie in meinem Haus zu verwahren. Ich glaube, ich bin der einzige Dichter, der mit einer Pistolenanthologie geehrt worden ist. So hatte jeder in diesem Land seine eigenen Pistolengeschichten erlebt. Es war ein wenig wie Folklore. Aber für die Neuen im Land, die dem Tod so knapp entkommen waren, die sich auch hier oft genug noch verfolgt fühlten, von den eigenen Kampfgefährten, von Gegnern, die man gar nicht kannte, war der Pistolen- und der Schädelkult wie eine ständige Drohung und Erinnerung. Eine Drohung anderer Art war an jenem Abend im Heine-Club das Schicksal des Ehepaars Rühle. Otto Rühle und seine Ehefrau Alice Rühle-Gerstl, beide unabhängige Sozialisten, Psychologen, Pädagogen, Journalisten, waren schon 1935 in Mexiko angekommen, hatten am Anfang im Dienst der mexikanischen Regierung bei der Reform der Grund- und Landschulen und der Kindergärten mitgeholfen. Euphorisch hatten sie ihr gesammeltes Wissen endlich anwenden können. Sie waren mit Trotzki befreundet, besuchten ihn regelmäßig in dessen Refugium, stritten und diskutierten mit ihm und mit Diego Rivera auch. Rivera hatte Otto Rühle gemalt als etwas grimmigen deutschen Rentner in gelbem Hemd und blauer Jacke. Irgendwann nach Trotzkis Tod waren sie aus der Gunst der Regierung gefallen, lebten vollkommen isoliert vom Verkauf von Kreuzworträtseln und selbstgemalten Bildern. Alice Rühle schrieb einen autobiografischen Roman über ihre Heimatstadt Prag, der Umbruch, der erfolglos blieb. Beide hatten früher Egon Erwin Kisch und Anna Segers und deren Werk verehrt. Hier in Mexiko hielten sie sich von den kommunistischen Emigranten fern, wie von einem gefährlichen Virus. Sie selbst waren seit vielen, vielen Jahren ein symbiotisches Paar. Und heute war am Vormittag Otto Rühle an einem Herzschlag gestorben. Wenige Stunden später stürzte sich Alice Rühle aus dem Fenster ihrer gemeinsamen Wohnung und starb. Ein paar Jahre zuvor hatten die beiden geschrieben: Leben in seiner erfolgreichen Totalität ist eben Ergebnis einer Gemeinschaftsleistung. Ist die Gemeinschaft mangelhaft oder hört sie auf, so ist das Leben nicht mehr lebbar. Natürlich hatten die hier im Heine-Club Versammelten von dieser Tragödie gehört. Der Regen stürzt weiter vom Himmel. Die Zuhörer warten. Die Freunde warten. Einer sagt zu Kisch: Du musst was machen. Die Menschen haben Angst. Dich kennen sie, dich lieben sie. Lenk sie ab, beruhige sie. Kisch wollte nicht. War das jetzt seine Aufgabe, Menschen beruhigen, während er selbst voller Sorge war, sich stark zeigen, während er innerlich schwach war? Manchmal, wenn Anna sonntags zu ihm und seiner Frau Gisel zu Besuch kam, sprachen sie darüber. Es gab dann immer Gisels Zaubercafé. So ähnlich hatte Anna den mal genannt. Es sei eine Art magischer Trank, der ihren Egon immer wieder zu neuer Lebendigkeit und Schreibkraft emporreiße. Ohne diesen Kaffee sei Kisch gar nicht vorstellbar. Sie sprachen dann immer auch über ihre Zweifel, alte Freunde, über Gustav Regler, ihren früheren Genossen und guten Freund, der hier nicht weit von ihnen lebte, mit seiner Frau, den sie aber nicht mehr sahen, der abgefallen war von ihrer gemeinsamen Religion, an die sie sich klammerten, und über den Kisch einen der bösesten Artikel seines Lebens geschrieben hatte, verdient natürlich, wie er sich sagte, unerbittlich, gegen den treulosen, abgefallenen alten Freund. Den Artikel hatte er auch gegen sich selbst geschrieben, gegen die Gefährdungen in sich selbst. Kisch hatte hier in Mexiko fast alles von seiner alten Leichtigkeit und politischen und literarischen Sicherheit verloren. Pablo Neruda hatte die Emigranten hier in Mexiko das Salz der Erde genannt. Das Salz der Erde hatte sich in Mexiko versammelt. Exilschriftsteller aus allen Ländern hatten sich in den Schutz der mexikanischen Freiheit begeben, solange der Krieg sich in Europa hinzog. Und er nennt Anna Segers und über Egon Erwin Kisch schreibt er: »Ich bewunderte seinen Erfindungsreichtum, seinen kindlichen Vorwitz und seine Zauberkunststücke. Kaum betrat er meine Wohnung, da zog er bereits ein Ei aus meinem Ohr oder er schluckte nacheinander 7 Münzen, die dem armen, großen, verbrannten Schriftsteller sicherlich sehr fehlen mussten. »Egon, du musst zaubern«, riefen jetzt die Freunde, oder auch »erzähl den Leuten was«. Und Kisch? Annas und Egons gute Freundin, die junge Lenka Reinerowa aus Prag, hat sich später an diese Momente so erinnert. »Seid ihr verrückt?« Kisch rauchte im Korridor in kleinen, hastigen Zügen. Seine Frau Giesel bewachte den Treppenaufgang. Theodor Balk stieß ein Fenster auf, aber draußen war nur pechschwarze Finsternis und das Rauschen des Regens. »Wir zerfransen uns hier langsam vor Sorgen«, und da soll ich den Leuten Witze erzählen? Also gut. Kisch drückte die Zigarette aus, als er die nervösen Gesichter ringsum sah, und wandte sich dem Saaleingang zu. In diesem Augenblick erklangen Schritte auf der Treppe. Eine sehr, sehr breite Straße mitten in Mexico City. 4 Fahrspuren in jede Richtung. In der Mitte ein Streifen mit Blumen. Hohe Palmen am Straßenrand, kleinere Bäume. Autos rasen meist ohne Licht durch die Nacht. Anna Segers hat es eilig. Sie hat ihre Brille zu Hause gelassen. Sie denkt an ihren Vortrag, den Umzug, die Kinder, die Mutter, das Ende des Transitromans, ein Angebot aus Amerika für eine Verfilmung vom 7. Kreuz, den Streit unter den Genossen, den Krieg, die Heimat. Sie eilt im strömenden Regen über die Straße, die Paseo de la Reforma heißt. Weiter links oben im Nachthimmel thront ein goldener Engel auf einer Säule. Am Tage sieht er fast genauso aus wie die Göttin Victoria auf der Siegessäule in Berlin. Dann ist es aus. Die Welt um sie herum. Der Regen, die Palmen, der Engel, die Straße, der Club, die Kinder. Anna Segers liegt leblos in der mexikanischen Nacht im Regen. Wer auch immer sie an diesem Abend hier auf der Paseo de la Reforma überfahren hat, er hält nicht an, kümmert sich nicht, hilft nicht. Der Regen rauscht herab. Ein paar Straßen weiter zaubert Egon Erwin Kisch den Gästen die Sorgen weg. Es gibt ganz unterschiedliche Berichte darüber, wer Anna Segers in dieser Nacht gefunden hat. Ihr Sohn Peter erinnert sich, die Notaufnahme des Krankenhauses habe in der Nacht bei ihnen zu Hause angerufen und mitgeteilt, man habe eine bewusstlose Frau am Straßenrand gefunden mit dieser Telefonnummer in der Tasche. Er solle kommen, um sie zu identifizieren. Die Schauspielerin und Lebensfreundin von Anna Segers, Steffi Spira, erinnert sich, Anna selbst habe ihr erzählt, erst am kommenden Morgen habe ein Mann bei Rhodey angerufen, um ihm zu sagen, er habe seine Frau letzte Nacht gefunden, habe aber keine Zeit gehabt, sich um sie zu kümmern. Er habe sie an den Straßenrand gelegt. Sein Freund habe sich weiter um sie gekümmert. Er selbst habe keine Zeit gehabt, sei aber später in die Kirche gegangen, um für sie zu beten. Und Lenka Reinerowa erinnert sich an 2 polnische Emigranten, die noch am selben Abend in den Heine-Club gekommen seien, um den Versammelten mitzuteilen, dass Anna Segers einen Unfall hatte und dass sie sie ins Krankenhaus gebracht haben. Reinerowa gehört zu denjenigen, die kaum glauben können, dass Anna Segers an diesem Abend einem Unfall zum Opfer fiel. Denn ihr Siebtes Kreuz war kein gewöhnlicher Roman. Es war ein Aufschrei, der unüberhörbar wurde, eine Enthüllung und Offenbarung. Er enthüllte Verbrechen und offenbarte die Möglichkeit erfolgreichen Widerstands gegen sie. Und sie fragt sich und alle, hat also jemand den Fahrer mit dem schweren Lastwagen in der verschleierten Finsternis des Regenabends losgeschickt? War ein Unglück geschehen oder ein Verbrechen? Anna Segers ist nicht bei Bewusstsein. Der Arztbericht verzeichnet Weichteilwunde der rechten Frontalgegend von 2 Zentimeter Länge, großes subkutanes Hämatom in der linken Schläfengegend, symmetrische Ekchymosen in beiden Augenlidwinkeln und, vor allem, linearer Bruch des rechten Frontalknochens. Schädelbruch. Niemand weiß, ob Anna Segers das überleben wird. Und wenn, niemand weiß, ob sie jemals das Bewusstsein wiedererlangen wird, ihre Erinnerungen, ihren Verstand, ihre Plauderlust, ihre Erzählkunst, ihr Leben. 4 Tage lang hält die völlige Bewusstlosigkeit an. Ihre Familie, ihre Freundinnen wechseln sich währenddessen an ihrem Krankenbett ab. Wie gebannt beobachten sie die Abwesende, ob sich nicht ein Zeichen des Erwachens zeige. Man hatte ihr die langen Haare abgeschnitten. Ihr Leben lang hatte Anna Segers lange Haare getragen, lange Zöpfe als Mädchen, später immer einen Dutt am Hinterkopf wie eine Haaruniform, ihr auffälligstes Erkennungszeichen. Jetzt waren sie weg. »Ein Schädel wie Lenin«, erkannte Kisch, als er wieder lachen konnte. Doch jetzt, in diesen Tagen zwischen Leben und Tod, lacht niemand. Banges Warten, Lauschen, Flüstern, Schauen, fast beschwörend sieht man sie an. Kann man sie ins Leben zurücklauschen, zurückwünschen, zurücksehnen, zurückflüstern, einfach durch Dasein, Schauen, Hoffen, Bitten, Warten? Lenka Reinerowa beschreibt das Warten, die Stille und die Helligkeit in diesen Tagen so. Vor dem Fenster des Krankenzimmers waren weiße Vorhänge dicht zugezogen. Auf dem einzigen hochgeschraubten Bett inmitten des stillen Raums lag bewusstlos eine Frauengestalt, die geschlossenen Augen tiefblau und violett unterlaufen, den geborstenen Kopf in dickes Verbandszeug gebettet. Draußen glühte die Sonne vom sattblauen Himmel. Auf den Straßen wimmelten Menschen, klatschten nackte Fußsohlen auf festgestampfte Erde, wippten maisgelbe Strohhüte auf glänzend schwarzen Haaren. Jenseits des Gartenzauns, der das behäbige Gebäude von der übrigen Welt trennte, hockten Indio-Frauen am Rande des Gehsteigs und boten in weiße Tücher eingeschlagene Tortillas an. Sie ist ganz still. Eine beinahe heilige Atmosphäre um sie. Lenka Reinerowa ist auch viele Jahre später nie das Gefühl losgeworden, damals unaufgefordert und ungewollt in eine Sphäre eingedrungen zu sein, in die nur die Bewusstlose allein hätte Einlass gewähren können, doch jemand musste bei ihr sein. Es war so viel Angst, so viel Hoffnung um die Geistesabwesende. Es konnte ja sein, dass sie die Augen aufschlägt, dass sie etwas sagt, dass sie ein Zeichen gibt von Leben, Bewusstsein, Erkennen, Erinnerung, Verstand. Es musste immer jemand bei ihr sein und aufmerksam schauen, hören, fühlen, ob sie zurückkommen würde, ob sie etwas sagt. Und was? 4 Tage lang geschieht nichts. 4 Tage lang liegt sie wie tot. Dann irgendwann hören die, die sie bewachen, ein Wehklagen in ihr, ein Stöhnen, leise Schreie, Schreckensschreie, irgendwann ein Murmeln. Was murmelt sie? Wer bei ihr sitzt, wagt kaum zu atmen, lauscht angespannt auf ihre Worte. Von einer Blume flüstert sie, von zu viel Licht, dann von zu viel Dunkelheit. Dann beschreibt sie murmelnd die Zubereitung eines Salates. Und schließlich erzählt sie von einem langen Zug, dem sie nachzulaufen versuche. Wörter kehren zurück, Erinnerungen, Empfindungen, Ängste, der davonfahrende Zug. Gewiss ist das der Zug, dessen Existenz sie immer geahnt und gefürchtet hatte, in dem ihre Mutter nach Polen deportiert wurde. Dann, als sie ihren Sohn Peter erkennt, sagt sie zu ihm den überraschenden Satz: »Nicht wahr, Peter, es gibt gute und schlechte Filme.« und er glaubt, dass sie damit das entstehende Drehbuch für die Verfilmung des Siebten Kreuzes meint, dessen Verhunzung und Verstümmelung sie fürchtet. Dann fügt sie halb Spanisch, halb Deutsch hinzu, »Me duele el armo«, »Der Arm tut ihr weh«. Es sind die Tage zwischen Tod und Leben, eine Schwebezeit. Es gibt Bilder von ihr aus dem Krankenhaus, graue, kurze Haare unter einem weißen Leinentuch und einer groben Wolldecke. Sie scheint zu schlafen. Immer alle auf der Flucht vor dem Tod in den Tod, hatte sie in Transit geschrieben. Der Roman der Fliehenden in dieser Transitwelt. Transit, das war in ihrem Buch immer auch die Überfahrt vom Leben in den Tod. Damals hatten alle nur einen einzigen Wunsch, abfahren. Alle hatten nur eine einzige Furcht, zurückbleiben. Fort, nur fort aus diesem zusammengebrochenen Land, fort aus diesem zusammengebrochenen Leben, fort von diesem Stern, hatte sie geschrieben. Und diesen grauenvollen Satz über die Toten im Meer und die Freude der Zurückgebliebenen. Von den Schiffen, die ohne sie abfuhren, aber aus irgendeinem Grund ihr Ziel nie erreichten, hören alle am liebsten. Anna Segers kehrt langsam, ganz langsam aus dem Zwischenreich zurück ins Leben. An den Unfall und die unmittelbare Zeit davor und danach wird sie sich nie erinnern können. Erzähl doch von meiner Zeit im Krankenhaus, wird sie ihre Freundin Lenka Reinerowa noch Jahre später bitten. Doch die spürt immer noch diese Scheu, ihre Freundin beobachtet und belauscht zu haben in einer Zeit, als sie selbst nichts von sich wusste. Ein Sakrileg, ein Geheimnis. Langsam gewinnt sie die Welt und die Erinnerung und die Sprache zurück. Sie lernt das Zählen neu, zählt immer wieder laut und eindringlich vor sich hin, wie um sich ins Leben zurückzuzählen, Zahl um Zahl, dann die Wochentage, Monate, die Uhrzeit. Es ist ein bisschen wie eine zweite Geburt. Ihre Kinder, ihre Freundinnen, ihr Mann helfen ihr beim Wiedereintritt ins Leben, in ihre Erinnerungen. Ein Bild zeigt sie mit ihrer Tochter Ruth, damals 15 Jahre alt. Diese trägt ein Kleid, wie es ihre Mutter immer trägt. Dunkel, wahrscheinlich blau, gesprenkelt mit weißen Punkten, darunter ein steifer weißer Kragen, das dunkle Haar hochgesteckt, die Augen halb geschlossen, dahinter ein helles Fenster. Ihre Mutter mit dem kurzen grauen Haar legt müde ihren Kopf auf die Schulter der Tochter, schaut mit leerem Blick nach unten. Sie trägt ein gemustertes Nachthemd, traurig, abwesend, schutzsuchend. Ruth hat den Arm um sie gelegt, die linke Hand auf der Schulter der Mutter. Sie hat viele Jahre später einmal gesagt, dass sie es bedauert, dass ihre Mutter nie ihre Sorgen damals mit ihr teilte, dass sie all die Schwierigkeiten des Alltags eigentlich allein bewältigte und alles dafür tat, dass die Kinder die Flucht, das neue Leben als ein Abenteuer betrachten konnten. Von ihrer Angst, ihren Kämpfen, ihren Sorgen teilte sie mit den Kindern beinahe nichts. Hier, in diesem Krankenhaus mitten in Mexico City, haben sich die Verhältnisse für einen Moment umgekehrt. Die starke, junge, große Tochter bietet der kleinen, alten Mutter Trost und Schutz. Ein winziger Moment der Unachtsamkeit in einer mexikanischen Nacht. Und die Welt ist vertauscht. Die Tochter ist die Mutter. Die stets alles im Griff habende Mutter, plötzlich das kleine Kind. Und es sieht ein wenig so aus, als sei das in diesem Moment einfach nur gut so. Für beide. Was machen all die Menschen da drüben, hatte der Erzähler in Transit sich gefragt. Ein neues Leben beginnen? Berufe ergreifen? Komitees einrennen? Den Urwald roden? Ja, wenn es sie wirklich da drüben gäbe, die vollkommene Wildnis, die alle und alles verjüngt. Die Reise, auf der sich Anna Segers jetzt am eigentlichen Endpunkt ihrer Reise befindet, ist eine Reise in die Vergangenheit, in die Kindheit, die Landschaft der Kindheit, die Heimat im Kopf, in der Erinnerung, langsam, Schritt für Schritt zurück, in der Wildnis, die alles verjüngt. Die ersten Schritte gehen in den Garten des Krankenhauses. Üppige, exotische Pflanzenwelt, Bougainvillea, Hibiskus, Pfefferbäume, Lorbeer. Alles fremd und farbenfroh. Doch es gibt eine Bank, von der aus man, wenn man will, nur das kleine Rasenstückchen vor den eigenen Füßen sieht. Gänseblümchen wachsen da. Steffi Spira erinnert sich an diesen Ort, an die Momente, die Anna Segers auf dieser Bank verbrachte. Das war, als wäre man zu Hause, erinnert sie sich. Und sie sprechen über Zuhause, so gut das eben schon wieder geht. Jeden Tag geht es ein wenig besser, jeden Tag sieht sie etwas klarer, kehrt langsam zurück in die Fremde hier und die Vertrautheit im Kopf. Bald wird sie aus dem Krankenhaus entlassen, darf nach Hause, das nun das schöne kleine Haus in der Avenida Industria ist. Die Tage verbringt sie im Garten von Freunden, die nicht weit von hier wohnen, das Ehepaar Lindau und ihr Sohn Luis, Emigranten aus Deutschland, gute Freunde. Ihr Garten ist eine traumhafte Mischung aus Heimat und Fremde, eine Wiese, die Beete auf europäische Art angelegt, ein alter Nussbaum, in dessen Schatten ein Tisch und ein Strecksessel für Anna Segers bereitstehen. Dazu überall die leuchtenden Farben der Blumen, gelb und rot und orange. Hier verbringt Anna Segers nun ihre Tage. Die Hausherrin bringt Schinkenbrötchen und selbstgemachtes Vanilleeis mit heißer Schokoladensoße, dazu Ananasküchlein, denn hier gibt es ja keine Kirschen, entschuldigt sie sich. Ein Traum. Und Anna Segers geht Schritt für Schritt voran. Sie erzählt, eine Kordel mit Knoten in der Hand. Ihre Erzählschnur nennt die ihr Sohn Peter. Ein kleines Tau, in dem sie sich in die Tiefen der Zeit hinabfallen lässt. Wie einen Rosenkranz lässt sie ihn durch die Finger gleiten. Es sind die Tage zwischen Loslassen und Zugreifen hier am Tisch unter dem Nussbaum auf dem Strecksessel. Anna Segers erzählt und fängt bald wieder an, das Erzählte aufzuschreiben. Sie erzählt in diesen Tagen so direkt und ungeschützt und persönlich von sich selbst wie nie zuvor und nie danach. Es ist, als habe ihr in diesen Tagen jemand die Schutzdecke weggezogen, die sie behütet und gewappnet hat in all den Jahren zuvor und in all den Jahren, die noch kommen werden. Was sie erzählt und schreibt in diesen Tagen, ist wie eine Vision ihres frühen Lebens, Kern dessen, was sie ausmacht, ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Müdigkeit und schließlich wieder ihr sich selbst bezwingen. Bewältigung der Aufgabe, für die sie sich in die Welt gestellt glaubt. Den Text, der langsam in ihr entsteht, wird sie später unter dem Titel »Ausflug der toten Mädchen« veröffentlichen. Näher ist sich Anna Segers in ihrem Schreiben nie gekommen als in dieser kurzen Erzählung am Rande des Nichts. Eine Frau in der Fremde. Mit einem Nein fängt es an. Die Erzählerin versucht einem Mann am Rande der Welt ihre Herkunft zu erklären. Aus Europa, sagt sie, und dem Mann scheint diese Auskunft so unwahrscheinlich wie eine Herkunft vom Mond. Sie ist hier im grellen Licht der mexikanischen Sonne, am Rande einer öden Schlucht. Was ist das für ein Licht? Ein einzelnes, vom Himmel gefallenes Licht? Alles verschwimmt. Ist dieser Dunst, hinter dem die Berge verschwimmen und das Rancho, das da eben noch vor ihr lag, ist das Sonnenstaub, der alles verhüllt? Oder ist das ihre Müdigkeit? Wie ist sie hierher geraten? Sie ist doch gerettet und in Sicherheit. Ist es wahr, dass die Rettungsversuche der Freunde die offensichtlichen Unglücke alle von ihr gebannt haben und dabei versteckte Unglücke beschworen haben? Immer, immer hatte sie auf Abenteuer gehofft und Reisen und Entdeckungen und nun hat sie längst von alledem zu viel, viel zu viel. Und nur ein einziges Abenteuer scheint ihr noch erstrebenswert, die Heimfahrt. Sie ist müde, unendlich müde. Aber sie fühlt, sie muss in Richtung Licht, sie muss hinter diese weiße Mauer, da ist die andere Welt, hinter der Palisade aus Kakteen. Und schon ist sie hinter der Mauer, ein Wappen markiert die Grenze zwischen den Welten, es kommt ihr bekannt vor, ist das ein steinerner Seestern, ein Sonnenrad oder das Mainzer Rad? Es ist die Grenze zum Totenreich, zur Kindheit, zu den Eltern, den Freundinnen, der Heimat, Mainz, zum Rhein, den Wiesen, der Unschuld, Unschuld des Landes, von ihnen allen. Schweben, sterben, dichten, zurück dorthin, wo einmal alles gut war. In ihrer Mexiko-Erzählung Crisanta wird sie später schreiben, Sie war einmal in ihrer frühesten Jugend an einem Ort gewesen, der keinem anderen auf Erden glich. Dort war ihr so wohl zumute gewesen wie nie mehr später. Als sei sie allein für sich von einem besonderen Himmel behütet, wenn sie sich fragte, was es gewesen war, dann fiel ihr immer nur ein Blau. Ein sanftes und starkes Blau, das es später nirgendwo gab. Die ganze Welt war vorbeigerauscht, doch nicht durch das Blau gedrungen. Und in der anderen Mexiko-Erzählung, die eine einzige Reise der Suche nach dieser Farbe war, die für sie Mexiko war, das wirklich Blau, wird sie schreiben, er fuhr abwärts in dem Schacht der Erinnerung, immer tiefer und tiefer, bis er endlich aussteigen konnte. Jetzt hier, in der Erzählung Ausflug der toten Mädchen, in dem heimatlichen Garten fern von zu Hause, alte Erinnerungen sammelnd, darin immer tiefer abwärts fahrend, steigt sie aus. Sie, Anna Segers, gewinnt in dieser Erzählung langsam ihr Leben, ihre Erinnerungen zurück. Sie hört ein Knarren, sieht das vertraute Wappen, riecht ein frisches Grün, sieht ein Tor, geht hindurch und hört das Wort wie einen Zauberspruch, der die Wirklichkeit verbannt und die andere Welt sichtbar macht. Nettie! Ihr Kindername. Name ihrer Geburt, zu dem der Beamte den Vater nötigte, weil Jeannette zu französisch war. Nettie, der Name ihrer Kindheit in Mainz. All die Leben, die sie seitdem gelebt hat, sind durch die Anrufung dieses Namens von ihr abgefallen. Die Namen der Schriftstellerin, der Politikerin, der Verfolgten, der Verhörten, der in immer neuen Rollen festgelegten Frau, die einstmals Nettie Reiling hieß. Sie schreibt, dass sie auf diesen Namen, auf die Wirkungskraft dieses Namens gehofft hatte, als sie krank und besinnungslos im Krankenhaus lag. Gehofft, der alte Name könnte sie selbst wieder in die alte Nettie verwandeln, in den Menschen, der sie einmal war. Doch er blieb verloren. Der Name, von dem ich in Selbsttäuschung glaubte, er könnte mich wieder gesund machen, jung, lustig, bereit zu dem alten Leben mit den alten Gefährten, das unwiederbringlich verloren war. Sie sieht eine Wippe im Dunst und tritt durch das Tor in diese alte, beinahe vergessene Welt. Eine Wippe im Garten, auf und ab, wie eine Waage des Lebens. Waage der Kindheit. Zwei Mädchen sitzen darauf. Mal ist die eine oben in der Luft, mal die andere. Leni und Marianne, ihre besten Freundinnen damals in Mainz, sehen aus wie damals, wie immer, ohne Falten, ohne Sorgen, keine Spur des späteren Lebens, keine Spur von Schuld. Die Wippe als eine Art Yin und Yang des Lebens. Die beiden Mädchen brauchen einander, um in spielerischer Bewegung zu bleiben, in der Luft, am Boden und schwebend in der Zeit dazwischen. Die Erzählerin, die beiden jetzt im Licht sieht, weiß von ihrem Schicksal im weiteren Verlauf des Lebens. Sie weiß, dass Leni im zweiten Kriegswinter in einem Frauen-KZ verhungert ist. Sie weiß auch von Mariannes Tod. Sieht sie in ihrer Vision mit halb verkohltem Körper in rauchenden Kleiderfetzen in der Asche ihres Elternhauses liegen, bei einem Fliegerangriff ums Leben gekommen. In den Jahren zuvor hatte sie ihre einstige Freundin verleugnet und verraten, war von der herrschenden Ideologie der Zeit vergiftet worden, überzeugte Nationalsozialistin, Verächterin der Juden, auch derer, die sie einst so gut gekannt und wie ihre Lehrerinnen verehrt hatte. Am Ende war alles scheinbar gleich. Sie hatte keinen leichteren Tod als die von ihr verleugnete Leni, die von Hunger und Krankheiten im Konzentrationslager abstarb. Die Erzählung, wie Anna Seger sie in diesen Tagen schreibt, kennt keine Urteile, keine Verdammnis und fast keine Hoffnung. Sie ist voller Staunen darüber, was möglich ist auf Erden. Staunen über die Mächte, die einstmals befreundete, gleichfreudige, gleichoptimistische, gleichfederleichte Mädchen im Garten im Verlauf des Lebens zu Mörderinnen, zu Opfern, zu Täterinnen werden lassen. ohne Erinnerung an einst, ohne eine Kraft in ihnen, die sie wappnet gegen die Verführungen der Macht, der Ideologien, des Hasses. Die Erzählerin scheint über diesen Garten zu schweben, über die Zeiten, kennt den Anfang dieser Leben, kennt die Enden, beschwört die Heimat, die Freundschaft und ist beherrscht von der Frage, was hätte man tun können? Nein, was hätte sie tun können? Was hätte ihr Beitrag sein können oder müssen, um all das zu verhindern? Zunächst ist alles schön und leicht, eingehüllt in die Wolke Erinnerung und Sehnsucht zurück. Die Mädchen von damals waren auf einem Ausflug auf dem Rhein, Blick über die grüne Ebene, erste Ahnung von Freiheit und Verbundenheit und Schönheit. Je mehr und je länger ich um mich sah, desto freier konnte ich atmen. Desto rascher füllte sich mein Herz mit Heiterkeit, denn fast unmerklich verflüchtigte sich der schwere Druck von Trübsinn, der auf jedem Atemzug gelegen hatte. Bei dem bloßen Anblick des weichen, hügeligen Landes gedieh die Lebensfreude und Heiterkeit statt der Schwermut aus dem Blut selbst wie ein bestimmtes Korn aus einer bestimmten Luft und Erde. Zärtlich und erschrocken geht die Erzählerin die Reihen der Mädchen von damals durch. Da ist eine kleine, stupsnäsige Nora mit dünnem Stimmchen, die Kaffee ausschenkt und Zucker austeilt. 5 Zeilen später ist sie schon Leiterin der nationalsozialistischen Frauenschaft. Eben sieht sie noch die Lehrerin Fräulein Sichel beinahe sogar mit Verliebtheit an. Im Ersten Weltkrieg würde sie sich noch immer freuen, dass sie in einer Abteilung des Frauendienstes, der durchfahrende Soldaten, tränkte und speiste die gleiche Dienstzeit, wie Fräulein Sichel hatte. Doch später sollte sie dieselbe Lehrerin, die dann schon greisenhaft zittrig geworden war, mit groben Worten von einer Bank am Rhein herunterjagen, weil sie auf einer judenfreien Bank sitzen wollte. Was hat die Welt entzweigeschlagen? Und was hat die einen Mädchen auf die Seite der Unbarmherzigkeit gebracht und was die anderen auf die Seite der Hilfsbereiten, der Mitleidigen? Marianne zum Beispiel, da ist die Erzählerin sicher, ist einfach an den falschen Mann geraten. Ihr erster Geliebter, den wir hier beim Rheinausflug schon kennenlernen, Otto Fresenius, der hätte sie davor bewahrt, zu dieser Unbarmherzigen zu werden. Die Erzählerin sieht es in seinem Gesicht. Er ist ein Gewappneter. Das weiß sie einfach. Und er hätte auch die Kraft gehabt, ihre Freundin Marianne zu wappnen. Hätte sie vielleicht zu einer Heldin gemacht, die ihre frühe Freundin Leni gerettet hätte. Otto Fresenius hätte vielleicht schon vorher Mittel gefunden, der Leni zur Flucht zu verhelfen. Er hätte wahrscheinlich dem zarten, schönen Gesicht seiner Frau Marianne nach und nach einen solchen Zug von Rechtlichkeit, von gemeinsam geachteter Menschenwürde eingeprägt, der sie dann verhindert hätte, ihre Schulfreundin zu verleugnen. Doch Otto starb im Ersten Weltkrieg und Marianne geriet an einen anderen. An einen, der ihr Verachtung und Vergessen einimpfte. Verachtung zum Beispiel für ihre frühe Freundin Leni und Vergessen der gemeinsamen Zeit, ihrer gemeinsamen Wurzeln, ihres ausgleichenden Spiels auf der Wippe am Rhein. Anna Segers, langsam genesend im Garten der Lindaus in Mexiko, sieht ihr altes Land, die Schuld der Menschen dort, ihre eigene Schuld des Weggehens, des Nichtkämpfens. Sie sieht Menschen, die blieben und sich nicht hineinreißen ließen in den Strudel der Zeit. Das alte Fräulein Mees, ihre Lehrerin, der die 3 Mädchen damals, Leni, Marianne, Nettie, folgten wie 3 Küken. Die schon damals das Kreuz um den Hals trug, und es auch später, als es längst lebensgefährlich war, nicht ablegte, das Kreuz der bekennenden Kirche, dass sie wappnete gegen die Versuchungen der Zeit. Oder ihre Freundin Gerda. Ein Mensch, solche gibt es ja, zur Krankenpflege und Menschenliebe geboren. Zum Beruf einer Lehrerin in einem aus dem Bestand der Welt fast verschwundenen Sinn, als sei sie auserlesen, überall Kinder zu suchen, denen sie vonnöten war. Und sie entdeckte auch immer und überall Hilfsbedürftige. Auch Gerda ist tot. Sie hat sich das Leben genommen, nachdem ihr Mann, als sie am 1. Mai einmal kurz das Haus verlassen hatte, in der Zwischenzeit die Nazi-Flagge am Fenster ihrer Wohnung gehisst hatte, wie es der Staat zu diesem Feiertag befahl und wie sie, Gerda, es ihm verboten hatte. Der feige Mann hisste die Fahne und Gerda nahm sich das Leben. einsam und unbeachtet. Niemand stand ihr bei. Sie blieb in dieser Stunde hoffnungslos allein, wie vielen sie selbst auch beigestanden hatte. Anklage und Selbstanklage. Wo sind alle die guten Menschen von einst? Wo ist sie selbst? Wem steht sie selber bei? Wen lässt sie allein? Die deutschen Gesichter, die sie sich vorstellt und die sie erinnert, tragen beinahe alle diese Unschuld im Gesicht. Die meisten tragen sie nicht zurecht. Es sind verlogene Gesichter, die die eigene Schuld verbergen, noch nicht wahrhaben wollen, vielleicht wirklich noch nicht sehen. Die Menschen von Mainz, viele noch immer unversehrt, unversehrt wie einige Häuser der Stadt, unversehrt, so waren auch ihre behaglichen, durch und durch vertrauten, mageren, dicklichen, schnurr- und vollbärtigen, warzigen und glatten Gesichter unversehrt von der Schuld ihrer Kinder und von dem Wissen dieser Schuld und Zusehen und Dulden dieser Schuld aus Feigheit vor der Macht des Staates. Bannfluch aus einem Garten in Mexiko. Von einer Frau mit kurzgeschorenen grauen Haaren, deren Buch über die gelungene Flucht aus einem Konzentrationslager viele tausend amerikanische Soldaten in diesen Tagen nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 im Rucksack über den Atlantik trugen und vielleicht auch lasen. Die Zöpfe ihrer Kindheit spürte die Erzählerin wieder, als sie danach griff. Sie waren wieder da, blitzgewachsen in ihrer Fantasie, wiedergefunden in ihrem Tauchgang in die Vergangenheit. Ihre Vision ist stark genug, dass sie selbst ihre Zöpfe eine kurze Zeit lang für echt halten könnte, echter als das kurze Haar der Wirklichkeit. Der Ausflug der toten Mädchen, wie Anna Segers ihn hier beschreibt, ist vor allem eine Beschwörung, Beschwörung der alten Zeit, Bewahrung des Vergangenen um jeden Preis. Ihr Kampf gegen das Umsonst, gegen das umsonst gestorben, umsonst gelebt, umsonst gekämpft, aber auch ein Hadern mit sich selbst. Und eine kritische Selbstbefragung. Habe ich hart genug, genau genug, eindeutig genug geschrieben? Habe ich alles festgehalten und gerettet für die Zeit danach? In den Wochen, da sie beinahe ihr Gedächtnis verlor und ihre Erinnerungen, wird Anna Segers mit zuvor nicht für möglich gehaltener Deutlichkeit klar, dass all das verschwinden könnte, wenn sie es nicht bewahrt. Wie schnell ist ein Gedächtnis kaputt? Wie schnell sind Erinnerungen fort für immer? Mich selbst durchfuhr plötzlich, schreibt sie, als sie über Fräulein Sichel schreibt, die geliebte Lehrerin, die später als Judensau von ihren früheren Schülerinnen von der Parkbank gejagt werden wird, da ich dicht neben ihr saß, wie ein schweres Versäumnis in meinem Gedächtnis, als ob ich die höhere Pflicht hätte, mir auch die winzigsten Einzelheiten für immer zu merken, dass das Haar von Fräulein Sichel keineswegs von jeher schneeweiß war, wie ich es in Erinnerung hatte, sondern in der Zeit unseres Schulausflugs duftig braun, bis auf ein paar weiße Strähnen an ihren Schläfen. Die höhere Pflicht der Literatur, die höhere Pflicht der Anna Segers fern der Heimat. Die Taten der Helden bewahren, das Gute bewahren, wie jene Gerda, die zur Menschenliebe geborene. Segers weiß, ihr Leben selbst war leichter vertilgbar als die Spuren ihres Lebens, die im Gedächtnis von vielen sind, denen sie einmal zufällig geholfen hat. Dann irgendwann verschwindet das Licht aus ihrer Vision, alles lugte noch einmal aus dem Rhein, bevor es in der Dämmerung verschwand. Sie sieht sich mit den beiden Lebensfreundinnen von einst, vereint in einer Verbundenheit, die einfach zu der großen Verbundenheit alles Irdischen unter der Sonne gehört. Sie kann es nicht fassen, dass eines der drei Mädchen in der Landschaft später dem Wahn verfallen wird, dass nur ihre Liebe zu der Landschaft die echte Liebe ist. Jetzt ist es dunkel, es ist zu spät. Anna Segers schreibt zu spät. Nie, schreibt sie, nie hat uns jemand, als noch Zeit dazu war, an diese gemeinsame Fahrt erinnert. Wie viele Aufsätze auch noch geschrieben wurden über die Heimat und die Geschichte der Heimat und die Liebe zur Heimat, nie wurde erwähnt, dass vornehmlich unser Schwarm aneinandergelehnter Mädchen zur Heimat gehörte. Als noch Zeit dazu war. Die Heimkehr dann ist schrecklich. Der Ausflug ist zu Ende. Die ganze Sicherheit des schönen Tages ist verflogen. Die Erzählerin spürt einen Anflug von Angst, je näher sie dem Zuhause kommt. Sie geht ihren Lieblingsweg nach Hause, sieht die großen Eschen, die sich wie ein Triumphbogen über die Straße spannen, unzerstört und unzerstörbar. Sie ist müde, froh, endlich vor ihrem Elternhaus zu stehen. Alles kann jetzt gut sein. Nur kam es mir unerträglich schwer, vor die Treppe hinaufzusteigen. Ihre Mutter schaut von der Terrasse im zweiten Stock hinab. Sie wartet schon auf ihre Tochter. Sie sieht so jung aus, viel jünger als Anna. Das Haar ganz dunkel, viel dunkler als das ihrer Tochter. Vertauschte Rollen? Vertauschte Zeiten, wie kann das sein? Da erkennt ihre Mutter sie. Sie winkt ihr von oben zu. Anna stürzt ins Treppenhaus. Doch warum ist sie plötzlich so müde? Der graublaue Nebel von Müdigkeit hüllte alles ein. Sie zwingt sich hinauf. Müdigkeit kann sie doch nicht hindern. Aber Dunst hüllt die Treppe ein. Sie ist plötzlich unerreichbar hoch, unbezwingbar steil. Ihr versagen die Beine. Sie wird die Treppe heute wohl nicht hinaufkommen. Ihrer Freundin Steffi Spira hat Anna Segers oft einen Fiebertraum ihrer Kindheit geschildert. Darin lief sie eine steile Treppe hinunter, hielt sich dann am Treppengeländer fest, um die Biegung zum nächsten Absatz zu erreichen. Da schnurrte ein kleines Männlein im Riesentempo das Geländer hinunter, sprang ab, stand neben ihr und wurde gewaltig groß. Anna habe bis ins hohe Alter nicht gewusst, erinnerte sich Steffi Spira, ob sie es geträumt oder erlebt habe. Die Erinnerung jedenfalls an das kleine Männlein, das im Sprung von der Treppe plötzlich gewaltig groß wird, hat sie immer begleitet. Jetzt, hier, in der mexikanischen Vision der Erzählerin, wird sie die Treppe nie hinaufklettern können. Zu groß die Müdigkeit, zu steil die Stufen, unbezwingbar. So nah die Mutter, so unerreichbar. Ich stellte mir vor, wie sie umsonst auf mich wartete, nur ein paar Stufen getrennt. Alles fließt in diesen Momenten der Erzählung zusammen. Zunächst die Erinnerung an eine frühe Zeit, als alles gut war, dann das Wissen um ihre allein in Mainz zurückgelassene Mutter, die ihrem Schicksal, dem Abtransport ins Konzentrationslager, einsam und verlassen entgegensehen musste und die sie sich als Wartende, als auf ihre Tochter Wartende vorstellt. Und schließlich ist es auch die Vision des eigenen Todes, die Anna Segers hier heraufbeschwört. Die Treppe ins Totenreich, hinauf zu ihrer Mutter, von der sie ahnt, so fest ahnt, dass es schon beinahe ein Wissen ist, dass sie nicht mehr lebt. Und sie selbst in ihrer Todesnähe ist ihr ganz nah. Es bedarf nur noch des eigenen Sterbens, dann sind sie wieder vereint. Doch die Vision endet. Das brennende Licht fällt in das dunkle Treppenhaus. Es weitet sich in eine unbezwingbare Tiefe wie ein Abgrund. Die Erzählerin fragt sich, wo sie die Kraft für die Rückkehr in ihr Dorf nehmen soll, wo sie doch schon für diese kleine Treppe zu schwach war. Aber sie reißt sich empor. Sie hört das Klatschen der Pfannkuchenbäcker, wundert sich zu Hause in Rheinhessen, da werden die Pfannkuchen doch nicht in die Luft gewirbelt. Es sind die Tortilla-Bäcker von Mexiko, der hiesige Pfannkuchen, Mexiko-Pfannkuchen oder auch Hessen-Tortillas. Die Hühner krähen wie Truthähne. Es sind Truthähne. Das Geländer verwandelt sich in einen mächtigen, pfähleartigen Zaun aus Orgelkakteen. Sie ist zurück in der Sonne, zurück in Mexiko. Der Mann unter dem Sombrero, der sie eben noch wie ein Mondwunder anstarrte, sieht sie schon gar nicht mehr. Sie ist Landschaft geworden. Unsichtbar. Sie gehört hierher. Niemand wundert sich mehr über ihre exotische Herkunft. Aber die Müdigkeit ist doch noch da. Muss sie wirklich diese schöne, grüne, vertraute Heimatvision verlassen? Darf sie nicht ausruhen für immer? Sie ist zu müde für auch nur einen einzigen Schritt. Ich fragte mich, wie ich die Zeit verbringen sollte, heute und morgen, hier und dort, denn ich spürte jetzt einen unermesslichen Strom von Zeit, unbezwingbar wie die Luft. Doch sie ist ja auf der Welt, um das Unbezwingbare zu bezwingen. auch die eigene Müdigkeit, auch die Zeit. Niemals die Dinge einfach geschehen lassen, sich dagegen stemmen, mit aller Kraft, gegen die Müdigkeit, gegen sich selbst. Man hat uns nun einmal von klein auf angewöhnt, statt uns der Zeit demütig zu ergeben, sie auf irgendeine Weise zu bewältigen. Und da fällt ihr zum Schluss auch der Auftrag wieder ein, der Auftrag der Lehrerin, den Ausflug zu beschreiben. Jener Auftrag, von dem sie schrieb, wenn er früher, viel früher ausgeführt worden wäre, hätte er vielleicht eine große Wirkung gehabt. Nie hat uns jemand, als noch Zeit dazu war, an diese gemeinsame Fahrt erinnert. Jetzt ist nicht mehr Zeit dazu, aber der Auftrag muss dennoch ausgeführt werden, wenn sie nicht aufgeben will, wenn wir nicht aufgeben wollen. Ich wollte gleich morgen oder noch heute Abend, wenn meine Müdigkeit vergangen war, die befohlene Aufgabe machen. So endet die Erzählung. Anna Segers kämpft sich zurück ins Leben und in die Wirklichkeit. Langsam aus dem tiefen Brunnen der Vergangenheit zurück ins Jetzt. Es war eine schöne, traumhafte Reise zurück ins Kinderreich, ins Reich der Unschuld und der großen Hoffnungen, die ihr durch den Unfall und den Gedächtnisverlust aufgezwungen wurde. Und jetzt wieder diese Gegenwart. Jetzt wieder diese Kämpfe. Dieses Warten. Meine Sehnsucht wächst von Tag zu Tag, hatte sie schon ein Jahr vor ihrem Unfall an Weißkopf in New York geschrieben. Inzwischen ist diese Sehnsucht fast unerträglich geworden. Sie betäubt sich mit Arbeit. Sie haben jetzt dieses schöne Haus in der Avenida Industria, von außen ein beigefarbener Würfel, aber jeder hat dort sein eigenes Zimmer und Anna hat das Dach. Jeden Morgen steigt sie hinauf. Sie haben helles Segeltuch darüber aufgespannt, gegen die Sonne, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, und sie kann von dort aus über die Dächer schauen, in das Grün der Bäume, die die Straße säumen. Schauen und dabei sich in sich selbst versenken, das ist Anna Segers Trance-Zustand. Der Maler Javier Guerrero, den sie vor einer Weile kennenlernte, hat sie dabei einmal gemalt. Im Kopf von Anna entsteht eine Geschichte, hat er das Bild genannt. Wir sehen die Umrisse eines großen Kopfes, darin kauert eine Frau mit nackten Füßen in einer Art Embryostellung, ganz und gar in sich gekehrt. Eine Kopfgeburt in der Geborgenheit, Klugheit und Gefühl, ein langsames Zurweltkommen einer anderen Welt. Am 1. November schreibt sie an Wieland Herzfelde: »Wie du siehst, bin ich wiederhergestellt. Es geht mir noch nicht ganz gut. Meine Augennerven sind noch verletzt, doch ich schreibe wieder Briefe, ja sogar Novellen, noch sehr langsam, aber ich tue es.« Und anderthalb Monate später schreibt sie: »Ich glaube, ich kann dir das Manuskript schon ungefähr schicken.« Anna Segers wird sich in keinem anderen Text ihres Lebens je wieder so offen und verletzlich und direkt offenbaren wie auf diesen Seiten, die sie vor dem Unfall konzipierte und in den Wochen zwischen den Welten, in den Wochen der langsamen Genesung aufschrieb, ihre Rückkehr in die Kindheit und Kindlichkeit. In einem Brief vom Anfang des darauffolgenden Jahres schrieb sie an den immer noch auf Martinique festsitzenden Kurt Kersten: »Ich möchte mein Alter, wenn ich es schon erleben werde, höchst fade in der mit den langweiligsten Bäumen bestandenen Forsterstraße in meiner Heimatstadt Mainz verbringen.« Es war nicht zu übersehen. Durch den Unfall war ein Riss in die Fassade der Tapferkeit gekommen. Der Kampf zurück ins Leben hatte Kraft gekostet, die an anderer Stelle fehlte. Dort, wo man die inneren Ungewissheiten und Zweifel zum Schweigen bringen musste. Der schwerste Kampf. Der Schriftsteller Arthur Köstler, früher ein kommunistischer Kampfgenosse, der auch den Spanischen Bürgerkrieg noch auf der Seite der Kommunisten mitgemacht hatte, und der nach den Moskauer Prozessen vom Glauben abfiel und einer der meistgehassten, gefürchteten, wirkungsvollsten sogenannten Renegaten wurde, hat sich einmal an eine Erzählung von Anna Segers erinnert, die sie im kleinen Kreis unter vertrauten Genossinnen und Genossen erzählt hatte. Sie berichtete von einer geheimen Zusammenkunft mit einem Genossen in einem österreichischen Wald. Es war Frühling. und trotz der Umstände machte ihr der Waldspaziergang große Freude. Als sie dann den Mann, einen Parteifunktionär, traf, begann er sofort mit einer Analyse der Schwierigkeiten, der sich die Partei gegenüber sah, und der Mittel zu deren Überwindung. Ihr schien, dass von diesem Augenblick an alle Vögel verstummten, die Luft ihren Duft verlor und die jungen Blätter an den Bäumen zu welken begannen. Sie war und ist überzeugte Kommunistin, und dieses Erlebnis verstörte sie. Warum, fragte sie niedergeschlagen, warum welken die Blätter überall, wo wir hinkommen? Unvorsichtig, nannte Köstler diese Bemerkung der von ihm auch nach seinem Ausscheiden aus der kommunistischen Glaubensgemeinschaft geschätzten Anna Segers. Die törichten Parolen eines Kommunisten können einen Wald entlauben. Verlogene Formelsprache tötet das Leben, tötet die Natur. Dies zuzugeben und zu bekennen und zu benennen, war Anna Segers nicht oft bereit. Arthur Köstler hat auch einmal beschrieben, warum es für so viele Kommunisten auch nach den offensichtlich verbrecherischen Moskauer Prozessen, auch nach dem Bündnis Stalins mit ihrem ärgsten Feind, unmöglich war, mit ihren alten Überzeugungen zu brechen. Sie waren eingeschlossen in einer hermetisch abgeschlossenen Glaubenswelt. »Ich hatte keine Freunde mehr außerhalb der Partei«, schrieb Köstler. »Sie war zu meiner Familie geworden, zu meinem Nest, zu meiner geistigen Heimat. Drinnen mochte man streiten, schimpfen, sich glücklich oder unglücklich fühlen, aber das Nest zu verlassen, wie beengend und stickig es manchmal auch scheinen mochte, war undenkbar geworden. Alle geschlossenen Systeme bewirken eine fortschreitende Entfremdung derer, die darin leben, von der Außenwelt. Ich fand eine Reihe von Leuten außerhalb der Partei anziehend, aber ich sprach nicht mehr die gleiche Sprache wie sie. Köstler gelang der Schritt ins Freie. Er kannte die Zwänge derer, denen der Schritt nicht gelang, die dazu nicht bereit waren. Anna Segers fand er anziehend und charmant, und er bewunderte sie und ihre Bücher, vor allem das Siebte Kreuz. Er lebte seit 1940 in England und bedauerte es, dass es ihm nie gelungen war, persönlichen Kontakt zu ihr zu finden. Vielleicht fürchtete sie sein Wissen, seine Zweifel schon zu Glaubenszeiten. Danach war an einen Kontakt ohnehin nicht mehr zu denken. Köstler erinnerte sich auch an eine seiner letzten Parteierfahrungen aus dem Inneren heraus. Anna Segers war dabei. Es wird Ende 1937 in Paris gewesen sein, bei einem Treffen des Sozialistischen Deutschen Schriftstellerverbandes, SDS, der kommunistischen Emigrantenorganisation. Sie mussten damals ein ihnen soeben übermitteltes Schlagwort in ihrem Kreis diskutieren. Eine Art dialektischer Treue-Test in Zeiten, als Untreue zur Partei, auch behauptete Untreue, sofort zum Tode führen konnte. Köstler, das Schlagwort lautete: Schreibt die Wahrheit. Es war eine unheimliche Diskussion. Ich wollte, sie wäre als Dokument unserer Zeit auf Band aufgenommen worden. Wir kannten die Wahrheit, dass Tag für Tag die Führer der Revolution und unsere eigenen Kameraden in Russland als Spione erschossen wurden oder spurlos verschwanden. Und da saßen wir alle, Kisch, Anna Segers, Regler, Kantorowitsch und Use, in einem Privatzimmer des Café Mephisto, wie der Ort unserer Zusammenkunft angemessenerweise hieß, und besprachen ernsthaft, wie man die Wahrheit schreiben könne, ohne die Wahrheit zu schreiben. Bei unserer Kenntnis der dialektischen Akrobatik war es nicht einmal schwer zu beweisen, dass alle Wahrheit historisch gesehen klassenbedingt und dass die sogenannte objektive Wahrheit ein bürgerlicher Mythos sei und dass die Wahrheit schreiben bedeute, solche Themen und Aspekte einer gegebenen Situation herauszustreichen, die der proletarischen Revolution nützlich und daher historisch korrekt seien. Alle hier von Köstler aufgezählten Kommunisten sind jetzt in Mexiko. Nur Kantorowitsch hatten die Vereinigten Staaten aufgenommen und Gustav Regler war kein Kommunist mehr. Er lebte sein Leben mit seiner Frau in tiefer Isolation, abgeschieden von allen Freunden von einst, als hätte man sich nie gekannt. Anna Segers schrieb einmal in einem Brief an Freunde, »Ach ja, vom Gustav und seiner Frau, da höre man so gar nichts. Wahrscheinlich würden sie wieder mal Intrigen spinnen gegen ihre alten Freunde.« Das war schon alles. Es brauchte schon eine enorme psychische Stabilität, um aus diesem hermetisch geschlossenen Wahrheitsring der Partei auszutreten. Hinaus ins Freie. Ungeschützte. Was sind die neuen Wahrheiten im Leben da draußen? Wo ist neuer, fester Grund? Und für Autoren in der Emigration noch viel mehr. Die Partei war auch eine Vertriebs- und Erfolgsmaschine für Bücher und Autoren. Und wenn sie nicht erfolgreich waren, sorgte die Partei trotzdem finanziell für ihre Leute, auch im Exil. Aber auch zum Bleiben brauchte man Kraft, wenn die Zweifel erst mal da waren. Sie dauerhaft innerlich zum Schweigen zu bringen, dafür bedurfte es zudem eines stabilen inneren Selbstbeobachtungsapparates. Sie nur nicht übergroß werden lassen. Wie sollte man sonst weiterleben? Auf welcher Grundlage? Wenn man mit einem Parteigenossen in den Wald geht und dessen Geschwätz entlaubt die Bäume und lässt die Vögel verstummen, braucht man schon ein starkes inneres Grün, um die Wälder nicht nackt und kahl zu sehen. Da hilft zum Beispiel, in ein echtes Grün zu fahren, in ein stabiles, großes Grün und noch ganz andere herrliche Farben und dabei keinen Parteiideologen mitzunehmen. Anna Segers fährt nach Cuernavaca, gut 2 Stunden außerhalb von Mexico City. Es ist Anfang des Jahres 1944. Sie ist auf dem Weg der Besserung, das schon. Jeden Tag ist sie etwas stabiler, das Gedächtnis klarer, aber sie braucht Ruhe. Ruhe vom Familienalltag, Ruhe vom Parteiengezänk, Ruhe auch von der lauten, hektischen, riesigen Stadt. Sie will schreiben, denken, an sich selber denken. Mit dem Ende von Transit ist sie immer noch nicht ganz zufrieden. Der Ausflug der toten Mädchen soll hier endgültig fertig werden. Für all das muss sie einfach mal das brausende Mexico City ausschalten und in diese herrliche, paradiesische, bunte, helle Stadt reisen. Die wahre Anna wiederfinden, die sie nach dem Unfall eine Weile lang verloren hatte. Sie ist einfach noch nicht wieder komplett. Und diese Stadt hier, das weiß sie von einigen früheren Besuchen, diese Stadt hat heilende, hat beruhigende, hat fast so etwas wie eine magische Wirkung. Es ist eine kleine Flucht aus ihrem Fluchtort Mexico City heraus. Flucht vor der Fluchtwelt, die ihr manchmal einfach zu eng zu werden drohte. Alexander von Humboldt hatte Cuernavaca, als er hierher kam, die Stadt des ewigen Frühlings genannt. Und das ist sie auch. Was für ein Überschwang an Blumen und Farben, was für ein lautes Vogelsingen, das kein Kommunist zum Verstummen bringen kann. Was für ein Licht in den Straßen der Stadt, was für eine Weite, was für ein schönes, friedliches, festliches Leben auf den Plätzen. Hier, auf dem kleinen, runden Platz mit den großen, hohen Bäumen, hat vor Jahren Gustav Eiffel einen kleinen, eisernen Kiosk gebaut, ein kleiner Probeeiffelturm, umschwärmt von Kindern, die hier Limonade kaufen oder heiße mit Butter bestrichene Maiskolben. Hier lärmen die Vögel in den Bäumen so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. So viele Kinder überall. Dann der Platz gleich nebenan, die große Plaza de Armas. Man schaut auf den alten Palast, den der Eroberer Cortés hier als steinernes Symbol seines Sieges über die einheimische Bevölkerung errichten ließ. Symbol der Macht und der Unterwerfung für immer. So war er gedacht. Doch in seinem Inneren hatte vor 14 Jahren eine Verwandlung stattgefunden. In seinem Inneren hatte der größte Künstler Mexikos die Geschichte auf den Kopf gestellt. Oder auf die Füße. Das war 1930 gewesen. Der hässliche Hühne und seine schöne Frau hatten hier ihr Flitterjahr verbracht. Der Frosch und die Königin, Diego Rivera und Frida Kahlo. Sie hatten Ende 1929 zum ersten Mal geheiratet. Er war gerade aus der Kommunistischen Partei Mexikos ausgeschlossen worden, jetzt wollte er die Welt neu malen. Was sind schon Leinwände, was ein Atelier, wenn man seine Gemälde auf Paläste und Straßenwände und Häuserwände malen kann. Die ganze Welt sein Atelier. Aufträge nahm er von jedem entgegen, von der Regierung, von amerikanischen Industriellen. Diego Rivera war zu groß für kleine Parteikompromisse. Viel zu selbstbewusst in seiner Künstlerselbstgewissheit um sich von der Partei die Auftraggeber vorschreiben zu lassen. Er würde die Geschichte für alle Zeiten neu schreiben und damit die Welt verändern und sehr viel Geld verdienen. Wer ihn dafür bezahlte, war ihm egal. Die Partei war zu klein für ihn geworden, zu kleingeistig. Wollte ihm seine Auftraggeber seine Kunst vorschreiben? Lächerlich. Sein Ausschluss war eine Demonstration seines Humors und seiner Macht. Denn es gibt nur einen, der Diego Rivera irgendwo ausschließen darf. Wer? Hören wir kurz zu, wie ein Genosse den 3. Oktober, den Tag des Ausschlusses, beschreibt. Diego traf ein und setzte sich wie üblich auf den Stuhl des Vorsitzenden. Vor sich auf den Tisch legte er eine große Pistole und deckte ein Taschentuch darüber. Dann begann er. »Ich, Diego Rivera, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Mexikos, klage den Maler Diego Rivera an, mit der kleinbürgerlichen Regierung zu kollaborieren. Er hat den Auftrag angenommen, das Treppenhaus im Nationalpalast auszumalen. Dies widerspricht den Interessen des Komintern. Deshalb muss der Maler Diego Rivera vom Generalsekretär Diego Rivera aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen werden.« Nach diesen Worten stand er auf, zog das Tuch weg, nahm die Pistole und zerbrach sie. Sie war aus Ton. Er hatte es einfach selbst in die Hand genommen und damit im Moment der Niederlage der Partei noch seine Macht demonstriert. Aber er blieb natürlich Kommunist. Dafür brauchte er keine Partei. Er war seine eigene. Er holte ja später auch Trotzki fast im Alleingang ins Land. Aber er hatte mit dem Parteiausschluss auch eine Heimat verloren. Er wurde von den alten Genossen gemieden, als Verräter beschimpft. In Cuernavaca mit Frida Kahlo fand er seine Stärke wieder. Was für eine Frau war sie! Er hatte sie schon früh gemalt, wie sie Waffen ans Volk verteilte. Sie wurde seine Lebenskombattantin. Lange Zeit war er der Berühmtere, der Star der Kunstwelt, und sie hätte vielleicht in seinem Schatten stehen können, wenn sie nicht selbst so hell gestrahlt hätte. Sie waren einander ebenbürtig. Als er sie zum ersten Mal gemalt hatte, hatte er zu ihr gesagt, »Du hast das Gesicht eines Hundes«, worauf sie entgegnete, »und du hast das Gesicht eines Frosches.« Aber in ihrem ersten Ehejahr, hier in der Sonne von Cuernavaca, malte sie nur wenig, schaute ihrem Mann vor allem beim Malen zu, wie er da auf dem Gerüst stand oder saß im Palast des spanischen Sieges und seinen Traum malte. Der US-Gesandte in Mexiko, Dwight M. Morrow, hatte ihm $12,000 versprochen und diese gigantische Leinwand zur Verfügung gestellt, den Palast. Eine Galerie von 4 Metern Höhe und 32 Metern Länge nach Osten ausgerichtet. Die Bögen im Westen gaben den Blick frei über das ganze Land, die Berge, die Schluchten, den Himmel. Diego Rivera erzählt hier die Geschichte der Eroberung Mexikos ganz neu. Er erzählt von der brutalen Gewalt der Eroberer. Er erzählt von den Scheiterhaufen der Inquisition. Er erzählt von dem Verrat an den Indianern. Er erzählt vom Eroberer Cortés und wie er das gestohlene Gold zählt. Er erzählt vom Preis, den das mexikanische Volk für den Sieg der Spanier zahlen musste. Er zeigt das Leid der Indianer, die unter Peitschenhieben diesen Palast errichtet haben. Er verwandelt das Denkmal des spanischen Triumphes in ein Denkmal zur Erinnerung an die Niederwerfung der Indianer. Und dann malt er den Triumph dazu, den Sieg des mexikanischen Volkes, den Sieg des Kommunismus, so wie Diego Rivera ihn versteht. Er malt Emilio Zapata in weißer Hose, weißem Hemd und dessen weißes Pferd. Denn hier in der Lieblingsstadt von Hernán Cortés, wo er den Angriff auf die Hauptstadt vorbereitet hatte, hier hat viele Jahre später der Bauernsohn und Anführer einer kleinen Armee besitzloser Landarbeiter, Emiliano Zapata, die Stadt besetzt. Das war Riveras Heldengeschichte, das war Riveras mexikanischer Kommunismus. Seine antiimperialistische Heldengeschichte, bezahlt von einem amerikanischen Kapitalisten. Ana Segas liebte dieses Riesengemälde. Sie liebte die Kunst Diego Riveras, die Fresken, mit denen er Geschichte erzählt, und die Schule der Freskenmalerei, die er damals in Mexiko begründete, und die echte Volkskunst war. Aufklärung, Ermutigung, Gegengeschichte zur offiziellen Geschichtsschreibung, Heldengeschichten, Ermutigungsgeschichten. Anna Segers liebte dieses Gemälde und Riveras Kunst. Sie wohnte in diesen Tagen im Januar 1944 in der Casa Hidalgo, einem alten gelben Hotel direkt gegenüber dem Palast. Sie hatte die festungsartigen Mauern jeden Tag vor Augen und sie ging immer wieder hinein, um die Szenen zu betrachten und vor allem aber auch die Betrachter zu betrachten. Sie hat das später, als sie wieder in Deutschland lebte, genau aufgeschrieben, den Zauber dieser Kunst und wie direkt sie auf die Menschen wirkt, wie sie in sie hineinwirkt. Wenn in Mexiko jemals ein Hitler an die Macht käme, schreibt sie, würde er wahrscheinlich keine Bücher verbrennen, er würde zuerst die Fresken zerstören. Denn die Fresken von Rivera und seinen Kampfgenossen sind die Träger der revolutionären Wahrheit, der Gegenwahrheit, die ein Faschist an der Macht als erstes zerstören müsste, wie in Deutschland die gefährlichen Romane. Anna Segers hat sie gesehen, die Menschen vor der Kunst. Man kann Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag zahllose Indios, Männer und Frauen und Kinder, die Männer mit ihren großen runden Strohhüten in ihren weißen oder bunten Baumwollhemden, die Frauen, Brüste und Säuglinge im Rebozo, dem kunstvoll geschlungenen Tuch, in dieser Altane beobachten. Sie erklären sich. Hier seht ihr, wie Cortés mit seinen Soldaten in den Urwald eindrang. Hier seht ihr, wie wir Bauern damals unter den Peitschen der spanischen Aufseher schuften mussten. Hier seht ihr, wie unsere Frauen den Mönchen Früchte und Edelsteine brachten. Hier seht ihr, wie wir euch befreiten. Sie schweigen vielleicht allesamt einen Augenblick länger vor dem Bild des großen Bauernführers Zapata. Er hatte einen Briefwechsel mit Lenin. Doch auf dem Bild sieht man nichts von dem Briefwechsel. Man sieht einen Bauern in weißer Baumwolle, genau wie der, der es lächelnd betrachtet. Er hält sein Pferd fest, das so weiß ist wie er selbst, mit runden Augen, die leuchtender sind als die seinen. Das Bild ist es wert, einen Augenblick länger betrachtet zu werden. Es ist auch wert, dass man bei dem Anblick schweigt und nichts seiner Frau zu erklären braucht und nur lächelt. Er stellt höchstens fest, dass Zapatas Pferd seinem eigenen ähnelt, das drunten an einem Baum angebunden auf ihn wartet. Es ist, als sähe Anna Segers hier den idealen Leser, den idealen Kunstbetrachter, ihr Ideal der Kunst und wie sie direkt einwirkt auf die Menschen, die oft die Einfachen genannt werden. Das Volk, die Armen, die Machtlosen, die Regierten. Hier, in der Kunst von Cuernavaca, sehen Sie eine neue, sehen Sie Ihre Wirklichkeit in herrlichen Farben und erkennen sich wieder und schöpfen Mut. Um das Pferd übrigens hatte sich Diego mit Frida heftig gestritten, denn keineswegs, so musste seine Frau ihn belehren, war Zapata auf einem Schimmel geritten. Entsetzt sei sie gewesen, erzählte der Künstler später gern, als sie zum ersten Mal den falschen Schimmel sah. Zapata hatte einen Rappen. Ob er das nicht wisse. Doch, doch, entgegnete ihr Mann vom Gerüst herab, aber er müsse die Dinge eben schön malen. Das sei manchmal noch etwas wichtiger als die Wahrheit. Das Pferd blieb weiß. Aber auch die Beine und Hufe seien falsch, kritisierte Frieda ihn. Da ließ Diego sie ihre Version der Hufe und der Beine malen und gab bei dieser Sache nach und erklärte später lächelnd, ich musste Zapatas Pferd nach Friedas Wünschen korrigieren. Ein wenig also ihr gemeinsames Pferd, dessen Betrachter Anna Segers jetzt hier betrachtet. Und sie schließt an ihre Beschreibung des Pferdes eine Art Seufzer an, der auch ihre aktuelle Situation beschreibt, ihren Überdruss an Parteidiskussionen über die richtige und erlaubte Kunst. Es ist der Schlusspunkt nach all den uferlosen Diskussionen. Zeitkunst oder reine Kunst? Es gibt die Zeit so rein, dass sie zeitlos wird. Und diese gemalte Zeit ist von Fehlern, von Ehrgeiz, von Unvermögen so unbefleckt, dass sie reine Kunst ist. Wie weit entfernt sind hier all die uferlosen Diskussionen des engen Kreises von Mexico City? Wie weit geht hier der Blick? Wie gut ist es, hier einfach durch die Straßen zu gehen. Alle scheinen in die Berge zu führen, die an den Enden jedes Weges in den Himmel ragen. Auf dem Plaza de Armas auf einer Bank zu sitzen und den trägen Hunden zuzusehen und den spielenden Kindern. Ein Jahr zuvor war sie mit der amerikanischen Schriftstellerin und Dramatikerin Viola Brothers Shore hier gewesen, um gemeinsam aus dem Roman »Das siebte Kreuz« eine Bühnenfassung zu machen. Peter nannte sie eine erstaunliche Amerikanerin, genauso wie er sich damals Amerikanerinnen vorstellte, mit einem großen Lachen und einer schönen, leichtsinnigen Lebensleichtigkeit. Seine Mutter war ihr gegenüber zunächst misstrauisch gewesen. Das siebte Kreuz auf der Bühne, konnte das gut gehen? Schon die Entwicklung des Drehbuchs zum Film hatte sie skeptisch begleitet. Die Effektverstärkungen, die Verknappungen, die nötig waren, um aus dem Buch einen Hollywood-Film zu machen. Aber, das wusste sie jetzt, es war zumindest ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Riesenerfolg gewesen. Noch im Krankenhaus hatte sie den Filmvertrag unterzeichnet. $75.000 brachten ihr die Rechte ein. Eine Traumsumme. Zumindest von dieser Seite würde auf unabsehbarer Zeit echte Sorglosigkeit um die Familie sein. Und was, wenn der Film womöglich ein echter Erfolg würde? Noch in diesem Jahr, 1944, sollte er in die amerikanischen Kinos kommen. Zur Unterhaltung und Ermutigung und politischen Belehrung des amerikanischen Publikums. Anna Segers Fluchtgeschichte als Weltgeschichte mit Spencer Tracy als Georg Heisler. Die Hollywood-Version des Sieges eines Einzelnen gegen die Übermacht einer Terrormaschine, über die Macht eines Flüchtlings. Ein entkommener Flüchtling, das ist immer etwas, das wühlt immer auf. Das ist immer ein Zweifel an ihrer Allmacht, eine Bresche. Ihre kämpferische Zuversicht von Anfang an, ihr beinahe religiöser Glaube an den Sieg der Gegenkräfte schien jetzt im Jahr 1944 kurz vor der Bestätigung durch die Wirklichkeit zu stehen. Kunst war wirksam. Literatur war wirksam. Hier in Cuernavaca, im Angesicht der Schönheit des Landes, der Fresken des Geschichtsumwandlers Diego Rivera, glaubte Anna Segers wieder. In ihrem Text über die mexikanischen Freskenmaler schreibt sie über das Land, die Sonne und die unendlichen Möglichkeiten der Kunst hier. Und alles, getaucht in das unvergleichliche Licht einer Sonne, die nicht nur auf Gerechte und Ungerechte scheint, wie überall, auf Ausgebeutete und Ausbeuter, sondern vor allem für die Künstler zu scheinen scheint, wenn sie in der Tiefe tropisch, auf der Höhe hochgebirgshaft geläutert, die Farben und Formen zugleich heraustreibt. Ein zum Malen und Bildhauern anreizendes Licht, wie man es nur an wenigen Städten der Erde findet, die große Künstler hervorgebracht hat. Ein fantastisches, ein einmaliges Licht auch zum Schreiben, zum Schauen. Gerade auch hier in Cuernavaca, wenn sie oben von dem Balkon ihres alten gelben Hotels auf den Palast schaut und in die Berge. Wenn sie durch die Straßen geht, den Menschen zuschaut und den Hunden, den entstehenden Film im Kopf, die Erzählung aus Mainz, die Stadt auf dem Mond, so fern und tief versunken im damals Reich. Und doch, war sie nicht doch auf wundersame Weise verwandt, die Heimatstadt mit dem Städtchen hier am anderen Ende der Welt? Erscheint ihr nicht, wenn sie jetzt im siebten Kreuz noch einmal liest, ihr Mainz nicht als ein früher Vorschein ihrer Fluchtstätte hier und heute? Doch diese Hügelkette war der lange Rand der Welt. Jenseits der Wildnis begann die Wildnis, das unbekannte Land. Hatte sie damals über die Weite der Heimat geschrieben. Diese Hügel entlang zogen die Römer den Limes. So viele Geschlechter waren verblutet, seitdem sie die Sonnenaltäre der Kelten hier auf den Hügeln verbrannt hatten, so viele Kämpfe durchkämpft, dass sie jetzt glauben konnten, die besitzbare Welt sei endgültig umzäunt und gerodet. Aber nicht den Adler und nicht das Kreuz hat die Stadt dort unten im Wappen behalten, sondern das keltische Sonnenrad, die Sonne, die Marnitz, Äpfel reift. Jetzt geht sie durch die Sonne von Cuernavaca. Im Cortez-Palast sind steinerne Wappen ausgestellt aus uralter Zeit, die wie Sonnen aussehen. Schwere Sonnenräder der Azteken, abgeschliffen von den Jahrhunderten aus hellem, porösen Stein. Ein paar Straßen weiter steht ein ganz anderer Palast. Durch einen hellblauen Torbogen tritt man ein und ist in einem alten Zauberreich. Zunächst öffnet sich ein kleiner, von Säulengängen umstellter Garten mit rot leuchtenden Weihnachtssternen und einem kleinen Brunnen in der Mitte. Dann geht man an einen weiteren hellblauen Torbogen entlang. Ein kleines Rasenstück, ein altes, verrostetes Eisentor steht offen. Und dann stehen wir in einem wilden, grünen, halb verfallenen, üppig wuchernden Gartenreich mit Palmen, Kakteen, Blumen über Blumen, langen, von kleinen Mauern begrenzten Wegen mit abblätterndem Putz, Brunnen stehen dort, mit Wasser gefüllt, aber mit schlafenden Fontänen, ein großes steinernes Bassin mit grünem, fauligem Wasser, von einer leeren Tribüne umgrenzt, kleine Tempel, Mauern des den Garten umstehenden Palastes. Eiserne Stühle stehen umher, auf denen niemand sitzt. Verfall und wildes Wachstum, eine unzähmbare frische Natur umstellt von alten Mauern aus anderer Zeit, die langsam verfallen, langsam von der Natur zurückerobert werden. Der Jardín Borda. Im 18. Jahrhundert, für den aus Spanien stammenden Unternehmer José de la Borda gebaut, war er 100 Jahre später Sommerresidenz des Kaisers von Mexiko, des unglücklichen Maximilian von Österreich, der sich von seiner Mutter und von Napoleon überreden ließ, hier sein Kaiserreich zu errichten und zu regieren. Die Mexikaner würden ihn lieben und mit Freuden, Stolz und großen Ehrbezeugungen empfangen, versicherte man ihm. Nun, niemand hier empfing ihn, niemand hier war stolz, von einem Österreicher, der sich Kaiser nannte, regiert zu werden. Es wurde eine traurige, eine deprimierende Regentschaft. Nach nur 3 Jahren wurde er von der legitimen Gegenregierung des Präsidenten Benito Juárez gefangen genommen, zum Tode verurteilt und erschossen. Eduard Manet hat die Erschießung gemalt. Seine Leiche wurde in die Kapuzinergruft in Wien überführt. Er gab den Soldaten, die zu seiner Erschießung abgeordnet waren, noch einige Goldmünzen, damit sie sein Gesicht verschonten. Seine Mutter sollte ihn noch erkennen können, wenn sein Körper in Wien bestattet würde, ein trauriger Kaiser. Ein letzter Versuch Europas, dies ferne Land zu unterwerfen. Maximilians Witwe Charlotte verfiel nach seinem Tod im Wahnsinn und lebte noch 60 Jahre auf Schloss Miramare bei Triest und auf Schloss Bouchon in Belgien. Der Garten in Cuernavaca wirkt wie ein alter, unwirklicher Kaisergarten im Licht, wie einst gepflanzt für einen Kaiser ohne Kaiserreich. Ein ungewollter, einsamer Regent mit winziger Armee und ohne Macht. Ein letzter Abgesandter einer untergehenden Macht. Egon Erwin Kisch, selbst ein Sohn des alten österreichischen Kaiserreichs, hat über ihn hier in Mexiko geschrieben, über die Melancholie der Machtlosigkeit fern der Heimat. Einen alten Mann trifft er, der vor mehr als 70 Jahren den Kaiser von Mexiko erlebt hat. Da kam Maximilian allabendlich um 8 Uhr ganz allein auf die heutige Plaza de la Independencia. Wir Kinder schlichen hinter ihm her. War er doch der Emperador und trug einen langen goldenen Bart, wie es ihn bei uns zu Lande nicht gibt. Unruhig ging er die Plaza ab und im Kreis um das Beet. Seine Hände hielt er auf dem Rücken verschränkt und die Finger bewegten sich ununterbrochen, was uns Kindern hinter ihm teils komisch, teils aufregend vorkam. So hat es Kisch gehört. Und ein wenig ist es, als spräche aus ihm, dem alten Kommunisten, in diesen späten Tagen in Mexiko, sein alter Freund, der treue österreichische Monarchist Josef Roth, den Kisch für seine Kaiserliebe so oft verspottet hatte, wenn sich Kisch jetzt in den Emperador in seinem alten Garten in Mexiko hineinversetzt und ihn seufzen lässt. der Ehrgeiz meiner Mutter, ihre Söhne auf Thronen zu sehen. Bei meinem Bruder Franz Josef war es ihr wohl geglückt, aber Heimat ist nicht Fremde, Österreich nicht Mexiko, mein geistesschwacher Onkel Ferdinand nicht Benito Juarez. Heimat ist nicht Fremde. Anna Segers hatte einen weniger verklärenden Blick auf den traurigen Herrscher aus Europa, den kurzzeitigen Bewohner des Traumgartens von Cuernavaca. Sie hat ihn ein paar Jahre später erst beschrieben, so wie sie ihn in einem anderen Bild von Diego Rivera gesehen hatte, der Sonntagsträumerei auf der Alameda, seinem wohl berühmtesten Bild, das er für ein Luxushotel in Mexico City gemalt hatte. Ein volksfestartiger Umzug mexikanischer Geschichtsträgerinnen und Geschichtsträger mit einem verloren wirkenden weißhaarigen Kaiser Maximilian. Über diesen schreibt Segers: Da guckt der gekrönte Kopf Maximilians traurig und platt aus dem Gedränge heraus, und größer und ernster als alle überragt Juarez diese Menge. Juarez, der Indio, der die soziale und nationale Befreiung in einem vollzog. Er ließ den Kaiser Maximilian, der seinem Volk von Napoleon III. Mit Hilfe der ausländischen Mächte aufoktroyiert worden war, in Querétaro erschießen. Er machte Schluss mit der Landgier und mit der Korruption der in- und ausländischen Agenten und Grundbesitzer. Die Indios bekamen endlich Land. Nein, kein Mitleid, keine Verklärung des europäischen Herrschers, durch dessen Garten sie hier wandelte. Ihr Held war der einheimische Gegenkaiser, der erste Indio an der Spitze eines Staates, der Sozialist aus dem Volk, Kaisermörder, Volksheld, Benito Juarez, der gute Herrscher von Mexiko. Jetzt hier in diesen Tagen von Cuernavaca, in denen sie Ruhe suchte und fand, in denen sie den weiten Blick suchte und fand, in denen sie Abstand zur Welt suchte und fand, beschäftigt Anna Segers noch eine andere Sache. Transit muss endlich fertig werden. Eigentlich ist er schon eine ganze Weile fertig, aber das Ende macht ihr zu schaffen. Wie soll die Geschichte der Fliehenden, der Verzweifelten enden? Es ist ja ein Roman ohne festen Halt, eine Geschichte von Gespenstern auf der Flucht, in einem Zwischenreich zwischen Traum und Wirklichkeit, Leben und Tod. Es ist ja ein Roman, der so gar keine Parteihoffnung kennt. Sie selbst hatte ihn auf dem Schiff nach Martinique in einer Art Schwebezustand ihres Lebens begonnen. Mir wurde bang wie im Schlaf, wenn ein Traum sich der Wirklichkeit ähnlich gebärdet, und gleichwohl etwas Unfassbares, etwas Unmerkliches einen belehrt, dass das, was glücklich macht oder traurig, niemals die Wirklichkeit sein kann, hatte sie unterwegs geschrieben. Ein Fliehen ohne Ziel und scheinbar ohne Hoffnung in der Welt, die wir kennen. Keine Reise ins Herz der Partei, keine Reise nach Moskau. Damals hatten alle nur einen einzigen Wunsch: abfahren. Alle hatten nur eine einzige Furcht: zurückbleiben. Fort. Nur fort aus diesem zusammengebrochenen Leben, fort von diesem Stern. Der Fliehende war jetzt keine Bresche mehr, kein Zweifel an ihrer Allmacht. Der Fliehende war jetzt ein Geist in einem Zwischenreich. Wie würde sie diesen Roman gegenüber den Genossen rechtfertigen können? Wie würde sie ihn in den Diskussionen, die auf eine Veröffentlichung zwangsweise folgen würden, verteidigen können? Ein Roman ohne Hoffnung. Jetzt. Anna Segers schreibt in diesen Tagen die letzten zwei Seiten neu. Das ursprüngliche Ende ging verloren, hat sie vernichtet, niemand weiß es, Seiten im Wind. Den gespensterhaften, in Marie verliebten, trance-leichten, suchenden Ich-Erzähler lässt sie nun kurz vor Schluss unvermittelt zu einem Kämpfer werden. Es liest sich wie ein Ruf der Autorin an sich selbst. Ich will jetzt Gutes und Böses hier mit meinen Leuten teilen. Zuflucht und Verfolgung. Ich werde, sobald es zum Widerstand kommt, mit Marcel eine Knarre nehmen. Selbst wenn man mich dann zusammenknallt, kommt es mir vor, man könne mich nicht restlos zum Sterben bringen. Es kommt mir vor, ich kennte das Land zu gut, seine Arbeit und seine Menschen, seine Berge und seine Pfirsiche und seine Trauben. Wenn man auf einem vertrauten Boden verblutet, wächst etwas dort von einem weiter, wie von den Sträuchern und Bäumen, die man zu roden versucht. Plötzlich träumt das Schwebende, das Suchende, das Liebende Ich vom Heldentod. Plötzlich ein Held. Warum? Anna Segers kann das unmöglich selbst plausibel gefunden haben, aber so trug dieser so freie Roman aus dem Zwischenreich der Verzweiflung immerhin eine Kämpferpassage in sich, auf die man in Bedrängnis verweisen konnte, die man als Schutzschild vor ein schutzloses Buch halten konnte. Ob das im Rahmen des Romans plausibel war, war da kurz nicht ganz so wichtig. Von einem ganz anderen Kampf hatte Anna Segers wenige Seiten zuvor berichtet, vom Kampf der Schriftsteller auf verlorenem Posten, beharrlich gegen jede Befürchtung von Vergeblichkeit ihres Tuns ankämpfend, wie Weidel, der Selbstmörder, von dem seine Frau Marie nicht glauben will, dass er nicht mehr lebt. Worum hatte der gekämpft? Um jeden Satz, um jedes Wort seiner Muttersprache, damit seine kleinen, manchmal ein wenig verrückten Geschichten so fein wurden und so einfach, dass jedes sich an ihnen freuen konnte, ein Kind und ein ausgewachsener Mann. Heißt das nicht auch etwas für sein Volk tun? Auch wenn er zeitweilig von den Seinen getrennt in diesem Kampf unterliegt, seine Schuld ist das nicht. Er zieht sich zurück mit seinen Geschichten, die warten können wie er 10 Jahre, 100 Jahre. Es ist Anna Segers Kampf, den sie hier beschrieben hat. Ihr Ringen und ihre Selbstbeschwörung, Selbstbestätigung der Wichtigkeit des eigenen Tuns. Hier, am Ende der Welt, so weit ab vom Krieg, vom Elend, von den Konzentrationslagern, von der Mutter. Und das Ende, das sie hier in der Sonne von Cuernavaca schrieb, trug wieder die ganze Leichtigkeit und Traurigkeit und die beharrliche Suchbewegung des Lebens, so wie Marie sie verkörpert. Marie auf der Suche nach ihrem Toten, dem Dichter, der aufgegeben hat damals in Paris, der den Kampf verloren gab. Sie hört nicht auf zu suchen, gegen alle Vergeblichkeit. Sie läuft noch immer die Straßen der Stadt ab, die Plätze und Treppen, Hotels und Cafés und Konsulate auf der Suche nach ihrem Liebsten. Sie sucht rastlos, nicht nur in dieser Stadt, sondern in allen Städten Europas, die ich kenne, selbst in den fantastischsten Städten fremder Erdteile, die mir unbekannt geblieben sind. Ich werde eher des Wartens müde, als sie des Suchens nach dem unauffindbaren Toten. In einer dieser fantastischen Städte fremder Erdteile lebt sie nun selbst, auf einem fremden Planeten. Und so verbindet sie das Ende von Transit mit dem Anfang des Ausflugs der toten Mädchen, als der Mexikaner die Erzählerin angesehen hatte, nachdem sie aus Europa gesagt hatte, als käme sie vom Mond, und sie weiter betrachtete, als suche er Spuren meiner fantastischen Herkunft. Hier in diesem paradiesisch schönen Ort hatte vor einigen Jahren ein Engländer gelebt, mit dunklen Locken, stets betrunken, stets schreibend. Er schrieb seinen Lebensroman, eine Beichte, eine Trinkergeschichte, eine Feier des Lebens und der Liebe, Feier des Lichts, am Rande des Abgrunds. Der Roman ist einer der berühmtesten englischen Romane des 20. Jahrhunderts. Der Titel »Unter dem Vulkan«, der Autor Malcolm Lowry. Erstaunlich, wie die Landschaft sich ununterbrochen veränderte. Jetzt waren die Felder steinig und dort ragte eine Reihe toter Bäume. Ein verlassener Pflug stand als Silhouette vor dem Himmel, die Arme in stummer Fürbitte zum Himmel gereckt. Ein anderer Planet, dachte er wieder, ein fremder Planet. 1939 hatte Lowry einen ersten Entwurf des Romans geschrieben, hatte ihn in den folgenden Jahren um- und umgearbeitet. Er war irgendwann nach Kanada gezogen, in eine Hütte mit seiner Frau, aber er reiste immer umher, kam auch immer wieder nach Cuernavaca zurück. Er lebte dann in einem Turm, nicht weit von der Plaza de Armas entfernt, wo Anna Segers 1944 wohnt. Ein Schreibturm mit Blick über das Land, die Berge, die Vulkane. Sein Buch ist die Geschichte eines Tages, des 2. November 1938, Allerheiligen, Tag der Toten in Mexiko. Es ist die Geschichte des ehemaligen britischen Konsuls Geoffrey Finn, der hier im alten Garten des Kaiser Maximilian einen alten Schulfreund wieder trifft, sich erinnert an den Jungen, der er mal war. Eine Art Ausflug der toten Jungen. Wie lebhaft standen ihm jetzt wieder jene Ferien an der englischen Küste vor Augen, schrieb Laurie, ein Traum zurück in die Kindheit. Trancehafter Bericht in hellster Klarheit. In seinem eigenen Sturz erkennt er den Sturz der Menschheit. Sein Thema ist auch der Sturz des Menschen, seine Gewissensqual, sein unaufhörlicher Kampf für das Licht unter dem Gewicht des Vergangenen, sein Verhängnis. Es ist, als wäre dieser Konsul zu durchlässig, als dringe das Weltgeschehen ungefiltert in ihn ein. Die Schönheit und die Schwermut dieses Ortes, die Abgründe überall. Cuernavaca heißt im Roman Cuauhnahuac, der frühere Name Cuernavacas. In dieser Beziehung war Cuauhnahuac wie die Zeiten. Wohin man sich auch wandte, überall lauerte der Abgrund. Der Konsul träumt von einem Getränk, das nur aus Helligkeit besteht, aus Klarheit und aus Licht. Jede Seite ist erleuchtet. Jede Woche, die Gott werden lässt, passiert irgendwas mit dem Licht. An diesem Totentag, den Laurie hier beschrieb, könnte sein ganzes Leben noch einmal eine Wendung zum Guten nehmen. Seine geschiedene Frau ist zu ihm zurückgekommen, Yvonne, sein Halbbruder Hugh, beide zu seiner Rettung wild entschlossen. Aber es ist etwas in der Welt, etwas in dieser alten schönen Stadt, das ihn fesselt. Und von diesen Bergen ging eine seltsam schwermütige Kraft aus, die ihn körperlich hier festzuhalten versuchte. Es war das Gewicht. Das Gewicht so vieler Dinge, vor allem aber das der Trauer. Ein Mann trinkt sich aus dem Leben. Er hat das ideale Land dafür gefunden. Aber sterben möchte ich lieber in Mexiko, lässt Laurie seinen Trinker sagen. Am Ende sind es dann nicht die Getränke aus Licht und Helligkeit, die ihn das Leben kosten, sondern eine ganz reale paramilitärische mexikanische Nazitruppe, die ihn für einen Juden hält. »Mein Gott«, bemerkte er verdutzt, »was für eine schäbige Art zu sterben«, denkt er noch. Die Glocke der Kathedrale schlägt, es regnet in Cuernavaca. Er fühlte sein Leben entgleitet wie ein Stück glitschige Leber und im zärtlich weichen Gras versickern. Er war allein. Wo waren sie alle? Das Finale dann ist ungeheuer. Eine letzte Vision des Sterbenden. Der Konsul wird von starken Händen emporgetragen. Es ist der großartigste Aufstieg seines Lebens. Es geht hinauf im Tode, im Traum, hinauf auf den Vulkan, der plötzlich zerfällt. Der Konsul stürzt in den Krater. Oder was ist das? Das war ein Ausbruch, doch nein, das war nicht der Vulkan. Die Welt selbst zerbarst in schwarze Lavaspritzer von Dörfern, die in den Weltraum geschleudert wurden, während er selbst durch alles hindurchfiel, durch die unbegreifliche Hölle von 1 Million Panzern, durch das Flammenmeer von 10 Millionen brennenden Leibern, in einen Wald fiel und fiel. Plötzlich schrie er auf, und es war, als würde sein Schrei von Baum zu Baum geworfen. Als er widerhallte, dann, als rückten die Bäume selbst immer näher, immer dichter um ihn zusammen, um sich mitleidsvoll über ihm zu schließen. Geschrieben hier in Cuernavaca, mit Blick auf die Vulkane in der Ferne, von seinem weißen Turm, der immer noch hier steht, und mit dem Blick ins Innere der Gläser mit den Getränken aus Licht und dem Blick tief hinab ins eigene Ich. Dafür saß Laurie meist in der alten Bodega La Estrella hinter rosabraunen Mauern, vom Morgen bis tief in die Nacht. Einer jener verlorenen Engländer, die überall in der Welt in einem Zufallsort bleiben und versinken, trinken und ins Helle schauen. Auch darüber, über den paradiesischen Rausch, hat er, der lockige Engländer Laurie, hier geschrieben im La Estrella, denn selbst die zu meinem Empfang weit geöffneten Himmelspforten können mich nicht mit so himmlischer, komplizierter, hoffnungsloser Freude erfüllen, wie das scheppernde Hochrollen der eisernen Rollladen, wie die klapperige Jalousietür, die endlich entriegelt diejenigen einlässt, deren Seelen mit dem Glase zittern, das sie mit zitternder Hand zum Munde führen. Sich langsam ins Licht trinken, in eine neue Schönheit und Sicherheit, so hat es Malcolm Lowry hier in Cuernavaca beschrieben. In dieser Stadt, in der Anna Segers nach ihrem Unfall Ruhe suchte und Abstand zu den Parteifreunden in der Hauptstadt. Einer von ihnen war aber auch hier. Ausgerechnet Bodo wird Anna Segers gedacht haben. Bodo Uhse, der Grübler, der Schwankende, der Zweifler, der vielleicht mehr als alle anderen der Gruppe darauf bedacht war, seine Zweifel nicht offenbar zu machen, denn er hatte harte Prüfungen der Partei über sich ergehen lassen müssen, als er Anfang der 30er Jahre der KPD beigetreten war. Die Partei hatte gute Gründe, ihn zu prüfen. Er kam aus der NSDAP. Ein ganz frühes Parteimitglied, war erster Chefredakteur des Völkischen Beobachters gewesen, galt als einer der radikalsten und begabtesten Journalisten in den Reihen der NSDAP. Doch er betonte in seinen Artikeln wohl das sozialistische Element aus dem Parteiprogramm der NSDAP nach Meinung Adolf Hitlers und Alfred Rosenbergs viel zu stark. 1930 flog er aus der Partei und suchte Anschluss an die Kommunisten. So ein Überläufer war für die kommunistische Parteipropaganda natürlich ein Geschenk, man nahm ihn gerne auf, misstraute ihm aber umso mehr. Er selbst tat alles, um als linientreu zu gelten. Hier in Mexiko hatte man ihm die Leitung des Literaturressorts der Kulturzeitschrift Freies Deutschland übertragen. Er schrieb zahlreiche Buchkritiken, auch über internationale Neuerscheinungen. Sein Ideal waren die Bücher des unsichtbaren kommunistischen deutschen Abenteuerschriftstellers B. Traven, der zu Zeiten der Münchner Räterepublik die revolutionäre Zeitschrift Der Ziegelbrenner herausgegeben und allein vollgeschrieben hatte. Schon damals, als Mann ohne Gesicht, den niemand sehen, von dem niemand etwas kennen sollte, außer seinen Texten. Jetzt lebte er als Gerücht in Mexiko. Erst viele, viele Jahre später wird man Gewissheit über seinen Lebenslauf und seine Identität erhalten. Die kommunistischen Emigranten hatten natürlich wohl alle gehofft, ihn hier zu treffen, von ihm über das Land, die Eigenheiten, die Gefahren und Schönheiten zu hören. Doch Traven fürchtete um seine Anonymität und seine Ruhe. Er floh immer weiter in die Einsamkeit. Keiner der deutschen Flüchtlinge kam ihm auf die Spur. Und diesen Mann ohne Gesicht und ohne Lebensgeschichte nahm sich also Bodo Uhse zum Vorbild. Ein Gespenst in Mexiko. Bodo Uhse beklagte sich oft, dass die Größen der Partei und der Literatur ihn nicht ernst nahmen, dass sie in ihm ein Windbürschchen sahen, dem man nie ganz vertrauen, auf dem man nicht bauen konnte. Aber eher, weil er so weich und biegsam und leise war, nicht etwa, weil man ihm einen Verrat zutraute. Gerade im letzten Jahr, 1943, hatte er seinen neuen Roman »Leutnant Bertram« abgeschlossen. Seit 1935 hatte er daran gesessen. Es war eine Geschichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, eine Geschichte deutscher Zerrissenheit und auch seiner eigenen. Der Kommunist Sommerwand und Bertram, Flieger von Hitlers Legion Condor, stehen sich am Ende gegenüber. Sommerwand erklärt dem Flieger: »Hören Sie einmal, Bertram, als Kind, als Ihr Bewusstsein erwachte, haben Sie gefragt, warum?« Später hat man sie in eine harte Schule geschickt und dort hat man ihnen diese Frage abgewöhnt. Mit uns ist es anders. Wir haben diese Kinderfragen nie verlernt. Wir fragen heute noch zu jeder Stunde, warum? Wir fragen uns und andere. Und wir geben keine Ruhe, bis wir Antwort darauf finden. Bodo Uhse wollte mit diesem Drama das Drama seines Lebens öffentlich machen, dem Weg vom Nazi zum Kommunisten, den Weg ins Gute, Helle, zu denen, die stets nach dem Warum fragen, bevor sie handeln. Bodo Uhse wusste natürlich selbst nur zu genau, dass er da seine neue politische Heimat verklärte. Vor der Veröffentlichung war er verzweifelt, trug sich mit Selbstmordgedanken. Er hatte einfach Angst, wie das Buch von den Parteigenossen von der Partei aufgenommen würde. War es positiv genug? War seine Läuterung, sein Wandel überzeugend genug dargestellt? Man kennt als Autor nie sein Werk ganz genau. Man weiß nie genau, wie das Geschriebene auf die Welt dort draußen wirken wird. Aber in seinem Fall war es ja noch viel komplizierter. Sein Leben, sein Wechsel der Seiten stand zur Disposition von einer nie ganz greifbaren, unsichtbaren Prüfungskommission der Partei. Und als wenn das noch nicht genug Ungewissheit für dieses Zauderleben gewesen wäre, war Bodeuse jetzt auch noch in einen Liebestaumel geraten. Er war immer schon besonders abhängig gewesen von der Liebe, Zuneigung, Ermutigung durch Frauen, hatte dabei manches Unglück erlebt und hatte sich auf einer früheren Reise durch die Vereinigten Staaten in die schöne jüdische Amerikanerin Alma Agee verliebt. Doch die war verheiratet, hatte einen Sohn, die ganze Sache schien aussichtslos. Also stürzte er sich in Mexiko in eine Affäre mit der berühmten Tänzerin Waldine von Falkenstein. Sie leitete das Ballett der schönen Künste in Mexico City, die Männer liebten sie und ihre Kunst. Walt Whitman, dessen Gedichte sie in Choreografien umsetzte, erklärte begeistert, sie habe seine Gedichte zu Menschen werden lassen. Und Pablo Neruda, dessen Gedichte sie ins Englische übertrug, sagte, in ihrer Fassung seien seine Gedichte schöner, als sie vorher je waren. Und diese herrliche Waldine mit langen, dunklen Locken war nun Bodeuses Geliebte, die Geliebte des mageren Bodo mit dem traurigen Blick. Was für eine gute Geschichte. Doch leider kam Alma Agee samt Sohn über die Grenze. Sie hatte sich für Bodo scheiden lassen. Echte Liebe, Glück und Pech für Bodeuse, aber was sollte er machen? Er heiratete die frisch Geschiedene und zog mit ihr und Sohn nach Cuernavaca in ein Haus mit Pool für $10 Miete im Monat. Oh, was es da wieder für Gerede gab. Woher das Geld? Warum der Luxus? Steht ihm das zu? Was wird aus Waldine? Und über allem die Hauptfrage, wie kommunistisch und linientreu ist dieser Mann, der von so weit rechts herübergekommen ist? In Bertram schrieb er, »Es bleibt eine Last, ein Deutscher zu sein. Große Träume und böse Wirklichkeiten. Das ist Deutschland.« Eine Last, von der er sich aber so gut wie möglich hier zu befreien versuchte. Was für ein schönes Haus bewohnte er. Die amerikanische Nachbarin verlieb Pferde, auf Bildern sehen wir seine Frau mit einem Papagei auf der Hand und einmal Bodeuse, stets mit Zigarette in der Hand und Almas Sohn mit Riesensombrero auf den Knien. Er liebte, wie alle Emigranten hier, die Kunst Diego Riveras ganz besonders. Das Licht, die innere Freiheit, der Glaube an das Volk. Ihn selbst, Rivera, hat er in einer späteren Erzählung erschüttert, überwältigt, staunend, so beschrieben. Was für ein Wesen war dieser Mensch? Ungeschlacht und missgeformt. Die traurig weisen Unkenaugen vorquellend aus dem schwammigen Gesicht mit der sinnlich breiten Nase und dem trüben Satyrmund, abstoßend und zugleich faszinierend in seiner monströsen Hässlichkeit und in ihr nicht unähnlich dem Tlaloc, dem Regen- und Lebensgott seiner indianischen Vorfahren. Deren Blut in seinen Adern war das einzige Vermächtnis der bigotten Mutter, auf das er stolz geblieben. Überwältigt war er gewesen von der Gestalt und der Präsenz des Mannes. Vor allem aber immer wieder von dieser Kunst, wie er sie hier im Cortez-Palast täglich besichtigen konnte und auf den Straßen von Mexiko. Er machte Schluss mit der Atelierkunst, er riss die Malerei aus den diskreten Winkeln vornehmer Salons, entwand sie den Krallen habiler Kunsthändler, er zerrte sie aus dem kalten Licht gläserner Ausstellungshallen in die grelle Sonne, führte sie hinaus auf die Straße. In ihrer Liebe zu diesem großen Mann und seiner großen Kunst waren sich Anna Segers und Bodeuse einig. Trotzdem geht sie in diesen Tagen in Cuernavaca nicht bei ihm und seiner kleinen Familie in deren Haus am Pool vorbei. Sie wollte schreiben, denken, schauen, ihr altes Leben wiederfinden. Nicht ganz durchgelebt wird sie Jahre später ihren Zustand nach dem Unfall beschreiben. Es war wie eine Wand zwischen einst und jetzt, wie eine Wand zwischen Leben und Leben, ein letzter Zweifel an der Echtheit des Ganzen. Ein Wissen um die sekundenschnelle Zerbrechlichkeit von dem allen. Außerdem will sie jetzt auch einen neuen großen Roman beginnen, ein wenig wie das Siebte Kreuz, nur aus der Epoche davor. Die Toten bleiben jung, soll er heißen. Der Titel schließt direkt an den Ausflug der toten Mädchen an und an die Begegnung dort mit der jungen Mutter mit dem dunklen Haar auf dem Balkon, zu dem die Tochter nicht emporsteigen kann. Der erste Satz des neuen Romans ist wie ein Ende. Macht Schluss. Erwin verstand die Worte, obwohl sie der Hauptmann nur knurrte, er begriff, dass sein Ende bevorstand.